Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Yay. Also, ich leg mal los, ja? Herzlich willkommen zur Vorstandssitzung. Juhu! Sitzungsbeginn ist um 20.43 Uhr. Anwesend sind. Jo. Der Christian, der Jens, die Maja und der Paki. Und entschuldigt fehlt der Rest. Oder? Hat sich irgendjemand nicht abgemeldet? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Carsten kommt halt später. Carsten kommt später, der hatte sich abgemeldet. Und Daniel ja auch. Genau, die beiden sind demnach auch entschuldigt, bis sie kommen. Beschlussfähig sind wir leider noch nicht. Wir können ja erstmal genau. Die Sache mit dem Andreas besprechen. Genau, Andreas. Erzähl doch mal, wie das damals war. Moment, du musst erst, Was denn? Oder geht das nicht mit dem Protokoll von letztem Mal? Nein, weil wir nicht beschlussfähig sind, können wir auch nicht Protokoll beschließen. Genau. Hört man mich? Ja. Ah, okay. Ja, soll ich die komplette Geschichte erzählen oder habt ihr schon vorab explizite Fragen, auf die ich eigentlich eingehe? Eigentlich geht es um das Absplitter und wie der Auftrag zustande gekommen ist. Genau. Also, und dazu kommt noch, dass, glaube ich, Steffi da mal angerufen hat und irgendwie niemanden erreicht hat, ne? Nee, ich hatte da angerufen. Steffi wollte noch wissen, ob der Parkplatz jetzt mitgemietet war oder nicht. Das hatte sie in der einen Mail geschrieben. Der Parkplatz? Ja, ob der mit im Mietvertrag drin war, wieso die Absperrgitter nötig waren, ob das jetzt im Vertrag verpflichtend war, ja, und wie das Ganze zustande gekommen ist. Also das war jetzt das, was sie mir zum Schluss geschrieben hatte. Also Hintergrund ist ja folgender, wir hatten ja zwischen Stadthalle und dem Parkplatz, wenn man vor der Stadthalle steht, die kleine Straße sperren lassen, da lief ja auch die Genehmigung über längere Zeit. Wir hatten den rechten Parkplatz, den wir ja reserviert haben für Ü-Wagen, da hieß es ja so Anfangsplanung noch, dass ein Ü-Wagen kommt, das hat sich ja erst eine Woche vor Schluss geklärt, dass doch keiner kommt. Also den rechten Platz für Ü-Wagen, für Orga, für Presse, für weiß der Kuckuck was reserviert und hatten halt hinten ein Parkplatz. Aus Erfahrung ist es so, dass am Wochenende die Parkplätze rappelvoll sind und dann entsprechend keine Parkplatzmöglichkeiten da gewesen wären. Die Parkplätze wurden nicht explizit mit gemietet, die waren nicht im Mietvertrag drin, die gehören zur Stadthalle. Das heißt, wenn man die Stadthalle komplett mietet, gehören man automatisch auch alle anliegenden Parkplätze, weil die dazugehören. Nun hatten ich damals einen örtlichen Bauträger angefragt, ob die uns da eventuell Materialien zur Verfügung stellen könnten. Da ging es natürlich um einer Seite um die Straßensperrung gesetzeskonform herzurichten, heißt vorne die Straße abzusperren, die Seitenstraßen abzusperren und entsprechend die Parkplätze absperren. Das wurde soweit auch in Absprachen mit denen. Jetzt hatten wir, oder im Nachhinein ist es natürlich jetzt tragisch, dass wir uns von denen haben keinen Kostenvoranschlag machen lassen und die später dann diese horrende Rechnung gestellt haben. Ich habe ihn mal persönlich angesprochen, habe ihn mal gesehen hier, hat da nicht groß weiter was zu gesagt, hat gesagt, ist so. Hatte auch teilweise dann gesagt, ich bringe euch die Jungs, die stellen euch das auf. Und wir haben das als Angebot verstanden. Es war nicht klar, dass sie das auch automatisch berechnen, weil hätten wir das in dem Zusammenhang vorher gewusst, hätten wir mit Sicherheit die Dinger selber aufgestellt, denn wir waren ja eigentlich genug Leute. Fakt ist, wir brauchten es. Die Parkplätze waren jetzt leer, dank dieser Schilder, sonst wären die voll gewesen. Dann hätten wir eventuell ein Parkplatzproblem bekommen. Das konnten wir damit sicherlich umgehen. Was die Höhe der Rechnung angeht, ist es sicherlich nicht glücklich. Mit Sicherheit auch ein Verfehlnis unserer Seite, dass wir das nicht explizit haben schriftlich mit denen geklärt, wie die das berechnen oder in welcher Form und was da alles kommt. Ja, das ist erstmal soweit. Also sehe ich das richtig? Es gibt weder eine schriftliche Vereinbarung zwischen denen und euch, noch haben die euch vorher einen Preis genannt, was das Ganze kosten wird, sondern ihr habt bloß eine Anfrage gemacht und daraufhin haben die das hingestellt. Genau. Wir haben uns einmal privat dort getroffen, haben dort eben kurz geguckt, was muss abgesperrt werden, dann auch das Schreiben vom Märkischen Kreis bezüglich der Absperrung der Straße, kurz aufgelistet, was wir brauchen. Und aus dieser Ermittlung haben die das dann alles mitgebracht. Habt ihr je gesagt, okay, wir erteilen euch einen Auftrag oder sowas? Alles mündlich. Aber den Auftrag habt ihr mündlich erteilt? Ja, klar, wir brauchten das ja. Wir haben gesagt, okay, dann stellt die Sachen da und da hin, wir bauen das dann auf. Dann meinte er, das ist so angeboten oder es klang wie ein Angebot. Nee, komm, die Kleinigkeit, da stellen wir euch eben auf, ihr bringt es ja eh runter, dann müsst ihr es da nicht durch die Gegend schleppen. Aber klar, beauftragt haben wir sie, die Sachen auf jeden Fall dorthin zu bringen. Er hat dann angeboten, die Sachen auch noch eben aufzustellen. Die haben die dann am Straßenrand gestellt. Wir mussten dann nur noch am Aufbautag bzw. am Abbautag die Sachen dann von der Straße runter und wieder an die Seite räumen, an diesen 5, 6 Plätzen, wo die Sachen gelagert wurden. Aber klar, die beauftragt wurden, die Sachen dahin zu bringen. Woraus bestand die Absperrung insgesamt? Das waren vor allem diese Bauzäune, also diese dicken Füße, dann die Zäune, wo die in die Füße gestellt wurden. Lampenlichter, weil es ja entsprechend der Bauordnung da abgesperrt werden musste. Wie viele Bauzäune waren das? Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das kann ich, muss ich irgendwo meinen Unterlagen kramen, aber ich meine, dass auf der Rechnung, das war die exakte Anzahl. Wir hatten vorne, das müsste ich jetzt, ein paar Minuten müsste ich rechnen, das kommt, aber ich habe sie hier nicht auf dem Computer drauf. Habe ich die gerade vorliegen? Dann kann ich dir sagen, ob die da hinkommt. Kleinen Moment, ich schau mal eben nach. Aber es waren schon ein paar. Die mussten ja vorne die Straße, dann hinter die Straße, da links in Seiten, die Seiteneinfahrt, hinten am Hitmarkt, die drei Seiteneinfahrten. Das waren mit Sicherheit 15 Bauzäune. So, ich habe die Rechnung jetzt mal offen. Da steht drin 5,5 Stunden Baufacharbeiter mit Transporter, 4 Stunden Baufacharbeiter. Verkehrsschilder und Abzäune geliefert und dann Belegnummer, also zweiter Abschnitt, Verkehrsschilder und Sperrzäune geholt, 2 Stunden Baufacharbeiter mit Transport und 2 Stunden Baufacharbeiter. Also die Arbeitslöhne sind das meiste? Die haben das Material nicht in Rechnung gestellt. Ich habe zwar hier Posten, Verkehrszeichen, steht zwar mit drauf, ist aber genullt. Das heißt, das Material ist genullt und das, wo Sie gesagt haben, ach komm, müsst ihr nicht selber machen, das bisschen machen wir euch, dafür haben Sie eine Rechnung gestellt. Ist das richtig? Yep. Das ist ja lustig. Das stellt sich echt die Frage, ob wir das zahlen, ne? Hast du das denn jetzt vorgestreckt, Andreas, oder ist die Rechnung noch offen? Nee, ich hatte eigentlich damit ausgerechnet, dass sie so einen Betrag von um 100 Euro in Rechnung stellen. Dann hätte ich ja von dem Budget, den ich hatte für die AV, hätte ich da, ich weiß nicht, 70 oder was dann noch übrig von dem Budget, die 70 da auch raus mit 30 so bezahlt, dann wäre das klar gewesen. Aber den Betrag habe ich natürlich dann entsprechend nicht direkt bezahlt. Wie gesagt, ich habe ja dann noch einmal mit ihm geschen, ihn gefragt, was das sollte, und das hat er relativ kommentarlos abgewischt. Also ich fühle mich da ein bisschen verarscht, muss ich ehrlich sagen. Klar ist das jetzt blöd gelaufen, dass du das übersehen hast, aber ich finde 700 Euro für so ein paar Bauzäune aufstellen, sorry. Also Bauzäune, ich habe gerade mal geguckt, kosten zwischen 1,90 Euro und 4 Euro am Tag ein Element. Lest mal nochmal vor, wie viele Arbeitsstunden haben die berechnet fürs Aufbauen? Moment, 9,5. 9,5 fürs Aufbauen. Also zwei Männer. Also das waren wirklich, also weiß ich nicht, er hat es halt so, also die O-Ton, wie ich mich erinnere, ich halte gesagt, okay, bring uns den Scheiß hier hin, schmeiß den irgendwo hin, wir bringen das, wir stellen das dann aus. So, das war vielleicht eine Luftlinienentfernung, maximal 150 Meter bis zum entferntesten Punkt, sagte er halt O-Ton-mäßig, komm, das können wir euch eben aufstellen, wir haben die Sachen eh auf dem Transporter alle. Und dann brauchen wir nur immer ein paar Meter weiterfahren, abladen, paar Meter weiterfahren, abladen. So aus diesem Grund, im Grunde schon nicht wieder auf 9,5 Stunden kostet, das Abladen maximal eine Stunde brauchen, aufladen genauso eine Stunde. Okay, ich würde sagen, auf den Streit lassen wir das ankommen. Also ja. Ansonsten kriegt er den ortsüblichen Preis und der ortsübliche Preis ist nicht das. Ich würde jetzt sagen, wir warten noch die Meinung von ein, zwei anderen Leuten ab. Wie siehst du das, Maja? Wie siehst du das, Christian? Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand 5,5 Stunden braucht, um so einen Zaun aufzustellen. Da müsste er ja erstmal 3 Stunden durch die Walachei gefahren sein, um da hinzukommen, wenn man das mit einberechnet, den Weg, um dann das eine Stunde aufzustellen. Das ist ja ein bisschen utopisch. Ja, das war ja schließlich nicht Rock am Ring. Also ganz neutral, ich sagen, ihm eine Stellungnahme einfordern mit einer Konfrontation, wie die Abenden zustande kommen. Das müssen die ja wahrscheinlich auch irgendwie protokollieren. Und danach fragen, wie die auf diese horrende Stundenzahl kommen, weil ich kann einen Lageplan, ich müsste irgendwo noch einen Lageplan rumfliegen haben, da kann ich einzeichnen, wo die Bauzäune gestanden haben. Und dann kann man das an der Hand ablesen, wenn die Dinge alle auf dem Transporter sind und ich die mit zwei Mann nur eben runterheben muss und dahin stelle, kommt man nicht auf 9,5 Stunden. Ja. Also es wären ja zwei Leute mit jeweils 4,5, also ich nehme an, das sind dann zwei Leute mit 4,5 und einen Baufacharbeiter zum Aufstellen von Bauzäunen abzurechnen, ist auch ein bisschen bizarr. Ja, und wie gesagt, ich hatte ihm gesagt, die sollen es abladen. Und es klang von ihm aus so wie ein Angebot: Ach komm, wenn wir eh schon hier sind, können wir auch eben die 5 Meter fahren und das ab. Claudia? Mal habe ich den Tagesplan noch hier. Vorschlag meinerseits. Andreas, nimm es mir jetzt nicht übel, aber du hast die Diplomatie nicht unbedingt immer mit dem Löffel gefressen. Ich fände es Weiß jetzt nicht, wovon du ungut. redest. Ich fände es jetzt ungut, bei einer offenen Rechnung sofort auf Konfrontationskurs zu gehen. Wäre das in eurem Sinne, wenn ich da morgen früh einfach erstmal anrufe, nach dem Motto, wir hätten die Rechnung da vorliegen und könnten das so nicht nachvollziehen, mir die Rechnung erstmal erklären lasse? Ja. Ja, das hatte ich doch gerade auch gesagt. Erstmal eine Stellungnahme einfordern, wie denn die Stunden da zusammenkommen. Deswegen könnte ich gucken mal, ob ich noch irgendwo einen Lageplan hier gerade auf dem Rechner habe, was der eigentlich Andreas. sein müsste. Alleine wenn ich anrufe und eine Stellungnahme anfordere, gebe ich meinem Gegenüber sofort den Eindruck, ich bin auf Krawall gebürstet und bin überhaupt nicht bereit, da irgendwas zu zahlen. Deswegen war es mein Lageplan. Vorschlag, dass du da nicht anrufst, sondern dass ich da vielleicht Ich, nicht ich, anrufe. da habe ich eh keine Zeit für. Das kannst du sehr gerne machen. Ja. Es sei denn, einer vom Vorstand möchte das machen. Auch ich bin es von Veranstaltungen gewohnt, dass Aufsteller von Bauzäunen oder Toiletten einen gern mal verscheißern. Also da muss man, du kannst das gerne versuchen, aber ich habe die Erfahrung, dass da eine relativ deutliche Ansprache meistens besser funktioniert. Aber mach mal. Genau. Ich stelle fest, wir sind jetzt beschlussfähig. Hallo Einen schönen guten Steffi. Abend. Hallo Daniel auch. Susanne. Hallo Daniel. Cool. Hi. Dann kann ich ja jetzt gehen. Es ist. Du bleibst. Hier geblieben. Habt ihr gerade über die Firma Füge gesprochen? Ja. Richtig. Der Andreas ist in der Bridge. Oh, gibt's da was Neues? Nö, er hat bloß einen Bericht gegeben, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und wir haben auf der Rechnung jetzt gerade erfahren, dass die in erster Linie Arbeitszeit in Rechnung gestellt haben. Und Andreas meinte, dass das der Teil war, wo sie gesagt haben, sie machen das so. Verstehe. Wohingegen sie ja die Zäune gar nicht in Rechnung gestellt haben. Okay, ja, ich hatte mit denen schon mal telefoniert und der Herr Füge selber hatte eingeräumt, dass er sich nicht mehr so ganz erinnern könne, wer denn da den Auftrag gegeben hat, beziehungsweise wie denn da die genaue Absprache lautet. Hey, das ist schön. Ja, finde ich auch. Darum habe ich gesagt, ich werde mich erstmal schlau machen, was in so einem Vertrag steht und was unsere Auftraggeber, die das dann in Auftrag gegeben haben, so vereinbart haben und abgesprochen haben. Und Das ist dann doch würde ich super. mich Es nochmal gibt ja gar melden. keinen Vertrag. Das ist doch toll. Nein, es gibt einen Vertrag mit der Halle, darum ging es. Ob da vielleicht daraus hervorgeht, wer denn dafür verantwortlich ist, weil ich hatte die Vermutung, dass unter Umständen der Hallenbetreiber selber dafür verantwortlich sein könnte für die Kosten. Im Hallenvertrag steht nichts von Parkplatzabsperrung drin, ne, Andreas? Nee, nee, das ist alles exklusiv. Das haben die überhaupt nichts mit zu tun. Ja, aber nachdem es gar keinen Vertrag gibt und die vor Ort gesagt haben, sie würden das mit der Arbeit so machen, ja. Dann spreche ich mit denen nochmal. Wie gesagt, ich habe gerade mal nachgeguckt, falls die was wollen. Der Andreas meinte, es waren irgendwie 15 Bauzäune, die liegen in einem durchschnittlichen Preis bei 1,99 pro Tag jeweils. Verstehe. Finde ich gut. Also das Das ist ist so eine wertvolle Info. ortsüblicher Preis. Sehr hochwertige gehen bis zu 4 € das Stück hoch. Vielleicht haben die verwechselt, dass wir das ja nicht kaufen wollten, sondern nur mieten. Jo. Hattet ihr da schon irgendwas vereinbart? Sonst würde ich da, weil ich mit den die Handynummern von den Inhabern da schon habe, ist ein Familienunternehmen wohl, und gesagt habe, ich würde mich dann nochmal melden, sobald ich mehr weiß. Dann würde ich die in den nächsten Tagen nochmal anrufen und denen das mitteilen, was wir da jetzt in Erfahrung gebracht haben. Finde ich gut. Jo, und dir vielleicht mal erklären lassen, wie dieses Geld zustande kommt. Was, das hatte ich jetzt akustisch nicht Also, verstanden. und warum sie 4,5 Stunden gebraucht haben, um 15 Genau. Bauzaunelemente aufzubauen. Und nur zwei, um sie wieder abzubauen. Spannende Geschichte. Sie Ja. mussten die Zäune einfangen. Ach so. Vorher von der Kuhweide geholt. Sehr Vor allem schön. haben wir die, vor allem haben wir die Zäune ja genau dorthin wieder hingestellt, wo sie die abgeladen hatten. Das heißt, es waren 4 Punkte, 5 Punkte rum um die Stadthalle, wo alle Zäune zentral gelagert oder dann dezentral gelagert waren, wo die einfach nur eben auch abspringen mussten, Zäune einladen und 1 Meter weiterfahren, Zäune einladen. Also die waren jetzt auch nicht in der Weltgeschichte verteilt. Und wer hat die aufgestellt? Haben die auch nur abgeladen oder haben die die... Auch nur abgeladen, ja. Also wir hatten einen Ortstermin dort. haben wir dann, ich erzähle es dir nochmal kurz, wir hatten einen Ortstermin dort, um das zu klären, wie viele wir überhaupt brauchen, so eine kleine Bestandsaufnahme, weil ja die Straßensperrung da war. Wir mussten die Straße ja ordnungsgemäß absperren, damit der Märkische Kreis und die Polizei nicht meckert. Und halt, um die Parkplätze abzusperren, halt nur für Piraten. Aber dann hatten wir die erste Aufnahme. Wir haben dann so diese 4, 5 Stichpunkte, da sollen sie das abladen. Und abgeladen hatten die ja schon, weiß ich gar nicht, ich glaube donnerstags nachmittags oder donnerstags abends oder freitags morgens, irgendwann dann. Da konnten sie ja noch nicht direkt aufstellen, weil bis 16 Uhr, oder wir hatten ja erst den Parkplatz ab 16 Uhr. Das heißt, die haben die an 5, 6, oh, ich mache mir mal gerade eben schnell einen Lageplan auf. Sekündchen. So, einmal da an der Straße, da an der Straße 2, da 3, 4, 6 Punkte. An 6 Punkten rund um die Stadthalle, 3 rechts von der Stadthalle, 3 hinter der Stadthalle, haben die dann die Bauzäune entsprechend einfach nur abgeladen, an die Seite getan. Wir haben sie ja dann am Freitagnachmittag aufgestellt und auch am Sonntagabend wieder abgeräumt und auch wieder dann an diese 6 Punkte entsprechend hingelegt, dass wir die direkt wieder einladen konnten. Das ist ja sehr interessant. Der Herr Füge hat mir nämlich gesagt, dass die die Bauzäune ja aufstellen müssen. Das muss ja auch ein zugelassenes Unternehmen sein, welches das tun darf, weil das müssen ja extra geschulte Mitarbeiter tun. Es darf ja nicht jeder irgendwelche Verkehrsschilder irgendwo hinstellen. Und ja. Das ist lustig, das soll er mir nochmal erklären. Das stimmt nicht. Da freue ich mich drauf, wenn ich ihn anrufe. Jo. Also wie ich es eben schon mal gesagt habe, in meinen langen Jahren bei Veranstaltungen habe ich gelernt, dass die ein sehr häufig versucht, übers Ohr zu hauen. Sei da ruhig hart. Das verstehen die ganz gut. Du bin ich grundsätzlich, wenn wir keinen Vertrag haben. Ich habe da schon andere Erfahrungen gemacht. Okay. Ich möchte dieses Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, aber... Es hatte was mit einem Teppich zu tun. Ja, super. Danke, Andreas. Gut, dann machen wir weiter. Jo, danke dir, Andreas. Wir können ja jetzt richtig die Sitzung eröffnen, die haben wir ja noch nicht eröffnet. Doch, eröffnet haben wir sie, aber wir haben dann gerade um 20.56 Uhr die Beschlussfähigkeit festgestellt, das heißt, wir können jetzt mit dem Formalfu anfangen. Also, folglich fangen wir an mit dem Protokoll von letzter Woche. Habt ihr das alle gelesen? Klar. Ja. Ich stehe nicht. Also, gehst du durch oder? Mhm. Ich frage einfach ab, ob ihr dafür seid, das Protokoll so anzunehmen. Ed. Ja, bitte. Jens. Ja. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür. Paki. Jo. Steffi. Ich enthalte mich. Sehr schön, okay. Damit ist das Protokoll angenommen. Gut, also, dann machen wir weiter mit den Berichten. Die stehen im Pad. Alle bitte eure Berichte eintragen. Habt ihr natürlich alle gemacht, ne? Sasa schickt mir ihren morgen zu. Die ist ja auch entschuldigt. Gut, die Statistik... Ja, ist die aktuell? Nee, ne? Die Kontozahlen sind aktuell, die sind okay. Von heute. Die Mitgliederzahlen im Verwaltungsportal, die werden in den nächsten Tagen wieder aktualisiert. Wir haben den Bug, den wir drin hatten, gefunden. Wir arbeiten dran, ihn zu beseitigen. Nur bevor es wieder Fragen gibt, dass ja seit Wochen die gleichen Zahlen drinstehen, habe ich gedacht, ich trage sie jetzt nicht ein. Ah, cool. Okay, gut. Und Barkasse weiß ich jetzt im Moment den aktuellen Stand nicht. Ja. Okay, ja, die kann ja dir dann auch im Protokoll nachlesen. Müssen wir jetzt nicht endlich alles vorlesen. Dann hatten wir die Wiedervorlage hier drin, die haben wir ja gerade behandelt, ja. Ich habe eine Frage, wann darf ich die anbringen und wo darf ich die anbringen? Bezieht die sich auf irgendeinen Antrag? Die bezieht sich allgemein auf die Finanzen, allgemein. Und zwar, ich hätte eine Bitte um Transparenz und habe... Und die Frage, ob ich zu meiner Reisekostenabrechnung Bottrop einen speziellen Antrag stellen muss. Aber im Grunde genommen möchte ich ein bisschen mehr Transparenz haben. Also ich möchte einfach mal den jetzigen Stand der Dinge haben. Ich habe Gerüchte gehört, Gerüchte möchte ich nicht hören. Ich möchte, Steffi ist da und dass er einfach mal erklärt, wie der Stand der Dinge ist. Wäre dann im Sonstigen, oder? Ja. Tragt ihr das ein oder soll ich das? Mehr lieber Claudia wird es eintragen. Das Pad ist, glaube ich, nur für angemeldete... Yep. Können die also sowieso nicht, ja, genau. Genau. Vielleicht kann ich da aus Zeitgründen, weil ich nicht weiß, wie lange ich anwesend sein kann. Ja. Kann nämlich sein, dass ich jederzeit weg muss. Einfach okay. In zwei Sätzen kurz darauf antworten. Ja. Also momentan bin ich dank meines großartigen Schatzmeisterteams dabei, wie wild alle Dinge zu bezahlen. Und auch deine Reisekosten werden in Kürze überwiesen. Ja, wie weit ist denn Ordnung drin? Ich habe gehört, es wäre das reinste Chaos. Aber wie gesagt, Gerüchte, ich kann nicht mehr sagen, wer es war, weil ich möchte darauf nichts geben. Nein, da sind wir Meilen von entfernt. Das reinste Chaos habe ich vorgefunden, als ich letztes Jahr in Dortmund zur Schatzmeisterin erstmalig gewählt wurde. Genau, das hast du nämlich immer erzählt und ich habe dir auch immer geglaubt. Also du meinst, mit dem Team wird das jetzt in Kürze alles auf dem aktuellen Stand sein und dann klappt das. Ja, wir sind ja schon sehr weit. Also die Kassenprüfer haben das ja auch bestätigt auf dem letzten LPT. Insofern gibt es da keinen Grund zur Panik. Ja, dann war ja mal kurz vor der Wahl die Diskussion, dass du dich selbstständig machst und dass man vielleicht da einen Auftrag ausgibt an Externe, wobei ich es vollkommen logisch finde, dass du dich da bewirbst und ich finde, wir sollten sowas ganz offen diskutieren und weil das habe ich auch mal rumgeschrieben, das ist genau der Punkt, worüber alle Parteien irgendwo stolpern. Aber das ist jetzt keine Frage genau. Mehr, oder? Ich weiß es nicht. Steht das noch zum Thema, aber da gab es ja noch kein Team. Und wenn, dann sollten wir das zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht in der Schatzmeisterstunde mal zu einem Thema machen. Nicht genau. Hier und heute. Nicht unbedingt heute, aber schon hier. Ich finde, das sollten wir ganz offen innerhalb der Partei diskutieren, weil es darf auf gar keinen Fall... Klar, offen. Habe ich ja gesagt. Offen, kein Problem. In der Schatzmeistersprechstunde können wir da gerne mal drüber sprechen. Das müssen wir aber nicht in der Vorstandssitzung jetzt machen. Nicht jetzt, aber ich denke schon Vorstandssitzung. Wenn es dann irgendwann mal ein Thema sein sollte, was jetzt überhaupt noch nicht zur Debatte steht, dann ist es natürlich auch ein Thema in der Vorstandssitzung. Genau. Die Vorbereitung kann man ja auf jeden Fall der Schatzmeister-Sprechstunde klären. Dann machen wir weiter, okay? Okay, danke. Jetzt muss ich mal kurz im Pad scrollen, wo ich gerade bin. Zeile 152. Ah, genau. Der Antrag vom Goxi. Antrag auf Plakatkarte. Das ist jetzt auch eine Wiedervorlage? Das ist eine Wiedervorlage, ne? Yep. Genau. Hi, Mike. Guten Tag. Du wolltest dich kundig machen wegen der Karte, richtig? Jawohl. Dann erzähl mal. Es ist tatsächlich so, dass der Seitix die Sache wiedergefunden hat. Den hatte ich irgendwie letzte oder vorletzte Nacht irgendwann mal im Mumble. Der sagte, er hätte das auf die Mailingliste der AGÖA NRW gekippt. Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet dahin. Ich abonniere diese E-Mail-Liste nicht, deswegen kann ich euch auch leider nicht sagen, was der Gegenstand der E-Mail war. Aber seine Karte funktioniert wohl wieder. Und von den Aachenern, mit den Aachenern habe ich darüber über Twitter kommuniziert. Die sagen, die haben immer noch die alten Bugs drin. Das heißt, wäre sinnvoll, die Version vom Seitix zu nutzen. Da müsste sich mal jemand darum kümmern, sich mit ihm in Kontakt zu setzen. Eventuell erst Kontakt über Twitter herstellen und dann oder aus der AGÖA-Mailingliste mal die E-Mail-Adresse von ihm rauszusuchen und sich bei ihm zu melden. Wenn er das schon mal geschrieben hat, werden da sicher auch Details drin stehen, sodass ihr das dann übernehmen könnt. Da kann ich kurz dazu sagen, ich habe die Mails gelesen, da kamen auch diverse Antworten drauf. Ich habe auch die Mailingliste von Aachen abonniert, wo auch darüber geredet wurde. Die haben sich wohl alle miteinander vernetzt und das in die AG Technik gegeben, die da jetzt wohl aktuell dran ist. Also sie haben das, soweit ich das jetzt gesehen habe, Montag in ihrer Sitzung besprochen. Jetzt würde ich mich natürlich super freuen, wenn jemand hier aus dem Zuhörerraum da in der Sitzung war und uns sagen könnte, was die da besprochen haben, weil dann wären wir schon wieder ein Stückchen weiter. Da war ich leider nicht dabei, tut mir leid. Aber ich auch nicht, aber da ist der Lennart schon. Ich bitte, wollte nur kurz um Entschuldigung dafür bitten, hätte ich gewusst, dass du schon im Bilde bist, hätte ich gar nicht lange geredet. Tut mir leid. Also ich bin jetzt in die Woche gekommen, weil ich glaube ich der Einzige der Technik gerade hier bin. Ich war letzten Montag leider nicht auf der gesamten Sitzung. Ich habe immer eine Kurzübersicht. Auf jeden Fall hat sich auch unser Arndt mit den Leuten kurzgeschlossen aus Aachen und auch mit Seitix. Es gibt wohl auch noch Probleme mit der Seitix-Version. Das gleiche, die Aachener Karte hat, dass sie wohl angeblich Probleme hat, sich mit dem Android-Client zu verbinden. Aber wir arbeiten auf jeden Fall dran. Super. Das heißt, den Antrag vertagen, bis wir da eine Rückmeldung haben von der AG Technik. Genau. Entschuldigung, ich wollte noch fürs Protokoll anmerken, nicht die PK, piratenpartei-nrw.de funktioniert wieder. Das ist nämlich die gleiche wie die Aachen. Ne? Das eine ist eine Weiterleitung auf die andere, sondern der Seitix hat eine Version ausgegraben und so wie es aussieht, hat Piratonym um 21.10 Uhr an den Baum eine Adresse gepostet, wo man die ziehen kann. Genau. Der Seitix hatte auch direkt die ZIP-Datei in der E-Mail dort mitgeschickt bzw. verlinkt. Das heißt also, wer da nochmal in der GÖA-Liste nachschlagen möchte, der findet die auch dort. Müssen wir darüber abstimmen, ob wir den Antrag vertagen oder vertagen wir ihn einfach? Stimmt doch einfach ab. Geht doch schnell. Gut, dann fangen wir unten an. Steffi. Dafür. Pucky. Jo, dafür. Ich bin auch dafür. Daniel. Ja. Jens. Jo. Ed. Ja. Schön. Und dann geht's weiter mit einem weiteren vertagten Antrag. Das ist der, der erstmal auf der TU bleiben sollte. Genau, das ist der mit dem Antrag der AG Technik zum Thema Firewall und Offsite Location. Wollen wir den behandeln? Müssen wir den behandeln? Den wollten wir noch weiter auf der TU lassen? Vertagen. Um darüber zu sprechen vielleicht. Ich hätte gerne den aktuellen Status. Der aktuelle Stand ist, dass wir immer noch keinen Budgetplan haben. Deswegen immer noch nicht über den zweiten Teil entscheiden können. Vielleicht kann Steffi da jetzt was zu sagen, weil sie jetzt diese Woche da ist und letzte Woche nicht. Zum Budgetplan kann ich nur sagen, dass ich da derzeit noch dran arbeite. Das heißt? Zum Budgetplan dauert es noch einen Moment und den Antrag, ich springe hier gerade, weil ich noch nicht so 100% einsatzbereit bin, bin ich noch nicht zu 100% zu im Bilde. Also zu deiner Info, Steffi, wir hatten eine Ausschreibung gemacht und das sind die Preise, die eingegeben wurde. Und die AG-Technik hat jetzt den Antrag eingestellt. Verstehe. Modular aufgebaut in drei Punkte. Für die 200 Euro monatlich, da geht's drum, ne? Nee, soweit ich weiß, hatten wir die Firewall beschlossen, aber den Backup-Server und dieses Housing nicht. Und dann haben wir gesagt, weil wir eben noch keine wirkliche Budgetplanung haben und das uns, du warst nicht da, wir waren von der Höhe des Preises auch so ein bisschen respektvoll Abstand nehmend und haben dann gesagt, wir vertagen den, aber belassen den erstmal auf der TU. Verstehe. Wenn du da jetzt noch keine Ansage zu sagen machen kannst, dann müssten wir den auch wieder vertagen, bis wir da irgendwie mehr wissen. Ja, also für bis nächste Woche würde ich das ganz gerne mal vertagen, um da ins Detail zu gehen. Aber ich denke, grundsätzlich geht das schon in eine positive Richtung. Also noch eine Info vielleicht für dich. Nach diversen Diskussionen letzte Woche dazu wurde die Wichtigkeit und die Notwendigkeit von beiden Modulen eigentlich von keinem in Frage gestellt. Also weder von uns im Vorstand noch von der AG Technik. Und es waren auch einige Leute, die technikaffin sind im Zuhörerraum, die sich dazu auch geäußert haben, dass das notwendig ist. Zur Notwendigkeit stelle ich auch nichts in Frage. Also da habe ich mich mit dem Team ja auch ausführlich mal zu unterhalten, dass ich ähnlich wie das im Antrag formuliert ist, auch mit den Kosten bin ich da mein Baby lenkt mich gerade etwas ab, Entschuldigung, bin ich schon vertrauensvoll, dass die AG Technik das entsprechend wohl kalkuliert hat. Aber ich denke auch, dass das budgetmäßig kein Problem sein sollte. Nur um eine 100%ige Zusage zu geben, brauche ich einfach nochmal einen Tag, um mal drüber zu gucken. Ich denke, ansonsten können wir das auch in einem Umlauf entscheiden, wenn das jetzt irgendwie zeitkritisch wird langsam. Also es wäre schon mal eine Aussage, wenn ihr sagt, nächste Forschungssitzung, nächste Woche Donnerstag, könnt ihr darüber abschließend entscheiden. Ja, das können wir auf jeden Fall. Also von meiner Seite her. Super. Dann vertagen wir den Antrag für diese Woche nochmal und stimmen den dann nächste Woche ab, sofern es alles hinhaut, so wie wir uns das vorstellen. Beziehungsweise wir stimmen mal darüber ab. Ja, ja, ja. Ja, bitte. Also, Christian. Ja. Jens. Ja. Daniel. Ich hab schon. Ja, ja. Ich sag auch ja. Taki. Gut. Und Steffi. Ja. Yippie. Bis nächste Woche dann. Schön. Moment, ich scroll mal eben. Genau, jetzt kommen wir zu Anträgen aus dem Request-Tracker. Und da haben wir als erstes, da wurden wir angeschrieben von der Organisatoren, die Printausgabe der Flaschenpost machen. Und die haben uns geschrieben, ob wir denn eine Wahlkampfparty auf Landesebene machen. Und wenn ja, sollen wir die vorstellen und einen Termin finden. Und ich habe das in die Sitzungskommission gepackt, um mal überhaupt zu hören, wollen wir sowas denn überhaupt machen? Ach, ja. Ja, natürlich. Also ich halte das für sehr wichtig und gut. Ja. Gut, die wollen ja den Ort und so weiter bis zum 16.07. wissen. Jetzt ist halt die Frage, ob wir es bis dahin schaffen, irgendwas zu organisieren oder überhaupt einen Ort zu finden. Da müssten wir dann auch noch jemanden finden, der das übernehmen möchte, das zu planen. Ich mach das. Also ich setze mich mit der AG Events zusammen und dann machen wir das. Cool, dann haben wir das ja quasi behandelt, ne? Das ist ja kein Antrag. Insofern brauchst du auch keinen Antragsstatus. Doch, aus Prinzip. Ich will Goxy rotieren. Okay. Du hörst mich rotieren, wenn du so weitermachst. Wir haben das Thema behandelt, nicht den Antrag. Ist doch super. Gut, müssen wir noch irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht, ne? Jens kümmert sich. Das ist schön. Dann haben wir allgemeine Anträge. Anträge an den LAFOR, und zwar ein Finanzantrag. Das ist, genau, der Antragsteller ist der Unterstrich, hat den, die Ticketnummer ist 82335, Erteilung einer Kontenvollmacht. Ist der Unterstrich da oder einer der Unterstützer? Unterstrich ist nicht da heute Abend, hat er mir gesagt, aber er hat mir heute da schon Unterstützer was erzählt. Ja, okay, dann erzähl du. Es sei denn, einer der Unterstützer möchte das vortragen. Ne, wir haben ja auch da eigentlich schon intern drüber gesprochen kurz. Dann erzähl doch mal, weil ich weiß es noch nicht. Es geht halt darum, dass nicht nur Steffi die Buchungsvollmacht über unser Konto hat, sondern noch eine zweite Person. Und das ist schon alles, was der Antrag sagt, dass wir jemanden benennen sollen, der eine weitere Vollmacht hat. Ich würde an Steffi übergeben an dieser Stelle. Steffi. Ja. Ich habe das in der letzten Amtszeit auch mal angesprochen, weil ich das halt auch etwas schwierig finde, da halt irgendwie mal wer ausfallen kann oder zwei Leute da bevollmächtigt sein sollten. Auf der anderen Seite, also es ist damals vom Vorstand nicht gewollt worden, mit guten Gründen auch, dass es halt von der Basis auch so nicht geplant ist. Also es ist ein Schatzmeister, wir haben jetzt auch einen Satzungsänderungsantrag abgelehnt mit einem zweiten stellvertretenden Schatzmeister, der da hätte mit agieren können. Wir haben jetzt ein gutes, sehr gutes Schatzmeister-Team, was wir gerade aufbauen und wo wir Strukturen bauen, wo es von den Zahlungen her viel, viel flüssiger läuft, was mir eine sehr große Entlastung bringt. Und ich hatte das auch erklärt, dass im Falle eines Falles sollte ich tatsächlich ausfallen. Liegt hier eine Karte mit einem TAN-Generator, wo auch jetzt bereits andere Vorstandsmitglieder jederzeit Zahlungen dann veranlassen könnten. Wie zum Beispiel der Carsten, der könnte das auch. Könnten im Sinne von, ist es eine Karte vorhanden oder könnten im Sinne von, das ist irgendwo geregelt? Die Karte und der TAN-Generator liegen hier, die kann man abholen. Carsten hat das komplette Login für die Sparkasse, weil das brauche er um das ins Verwaltungsportal zu importieren. Und mit dieser Karte und dem TAN-Generator ist er halt auch in der Lage, jederzeit Überweisungen zu machen. Wobei ich mit Jens schon darüber gesprochen habe, dass wir es schicker fänden, wenn wir das einmal festhalten würden, dass das denn auch in einem solchen Falle so passieren würde, sollte. Okay. Das wäre dann eine Sache für unsere Geschäftsordnung, ja? Warte mal kurz, ich kriege bald mal einen Anruf. Ja, das wäre was für die Geschäftsordnung, korrekt. Es ist natürlich der Unterstrich nicht da, um zu sagen, ob das seinem Antrag Genüge täte. Ich glaube, also wenn ich den Unterstrich da richtig verstehe und auch seine Unterstützer, geht es darum, dass eben die Sorge da war, dass du länger ausfällst und dass halt wichtige Buchungen nicht getätigt werden können. Wenn du natürlich jetzt von dir aus sagst, dass du da jederzeit einen von uns, also wir wohnen ja jetzt auch nicht alle hunderte Kilometer weg, einschalten kannst, dann wüsste ich jetzt natürlich auch gerne. Ah, der Alios ist da, der kann ja auch dazu was sagen. Hallo, guten Abend. Moin. Ist nicht wirklich mein Fachbereich, aber ich weiß, wir haben im Bufo, haben wir drei Kontovollmachten formell vergeben. Da musste also wirklich Paperwork mit der Bank gemacht werden und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie TAN-Generator weiterreichen und irgendwie Buchungen machen, weil man das Passwort verrät, ist wahrscheinlich technisch möglich, aber ich wäre mir nicht sicher, ob das dann formell auch richtig ist. Also ob nur, dass man das Passwort hat und den Generator, ob man dann als Person, als juristische Person oder als Mitglied dieses Vorstands dann tatsächlich Buchungen durchführen darf auf den Konten. Also wir mussten halt, wie gesagt, also die Kollegen, die diese Vollmacht haben, mussten da irgendwie extra Paperwork ausfüllen. Also ich kann ja von Berufswegen her sagen, da ich das ja auch so ein bisschen beruflich mache, dass das durchaus, du kannst das natürlich auf die formelle Art mit der Bank, da bekommt jeder eine eigene Karte oder einen TAN-Generator regeln. Allerdings ist das, wenn das temporär ist, absolut kein Problem, dass man das übergibt und dann eben schriftlich fixiert, zu welchen Zeiten das ist, damit eben auch nachvollziehbar ist, wer da was gemacht hat. Gut. Und es ist halt wichtig, dass es ein Vorstandsmitglied ist. Das ist mir halt sehr wichtig, dass er nicht irgendwer externes beauftragt wird. Klingt doch gut. Wenn das auf dem Landesparteitag in der Form eines stellvertretenden Schatzmeisters abgelehnt wurde, wäre es mir ganz lieb, wenn sich dann vielleicht doch noch jemand aus dem Publikum vielleicht mal äußern würde, insbesondere diejenigen, die das vielleicht kritisch sehen, um das nochmal zu begründen. Sehr gute Idee, Christian. Fände ich auch interessant, ob es jetzt hier formale Gegenrede gibt. Also um nochmal darauf einzugehen, was der Paki vielleicht eben gesagt hat, dass man befürchtete, dass ich längere Zeit ausfalle. Dafür habe ich mir ja das Schatzmeisterteam vorher zusammengerufen, was auch sehr, sehr fleißig und gut arbeitet und mich extremst entlastet und ich momentan halt die Zahlung wirklich auf dem Tablett vorgefertigt serviert bekomme und das dann nur noch ausführen brauche, was mir super viel Zeit und Arbeit spart. Ist denn überhaupt jemand im Zuhörerraum gegen eine zweite Kontovollmacht innerhalb des Landesvorstandes? Derjenige komme jetzt nach oben und werde oder schweige für immer Vika. Eine Frage, wie sähe das denn aus? Ihr seid ja für ein Jahr gewählt, dann würde wieder gewählt. Würde dann speziell zu dieser Kontovollmacht jemand noch gewählt oder würde dann das demnächst so laufen, dass der Vorstand unter sich zwei Leute ausruft, wovon einer der Schatzmeister ist? Das entscheidet doch der Landesparteitag, wie das dann aussieht. Das entscheiden also doch nicht wir. Es wäre also Thema am nächsten Landesparteitag auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht, wenn es in der TO steht und die Basis das entscheiden möchte, schon. Aber jeder Vorstand gibt sich doch eine eigene GO. Deswegen frage ich doch. Also, ja, ja. Und es kann ja auch durchaus sein, dass der Satzungsänderungsantrag mit dem Schatzmeistervertreter wieder auf der Ordnung auf der TO steht und dann entschieden wird. Es könnte aber auch sein, dass wir jetzt eine Entscheidung treffen und zwar, oder dass ihr jetzt eine Entscheidung trefft. Ihr fragt uns zwar, ihr trefft eine Entscheidung und wie viele Leute sind anwesend? Keiner von uns sagt was dagegen, dann beschließt ihr was, dann geht das Ganze unter und das war's dann. Das könnte aber auch sein, oder? Nicht für den nächsten Landesvorstand. Das ist erstmal nur was wir jetzt für uns in dieser Legislaturperiode beschließen. Ja, habe ich jetzt Legislaturperiode genau, gesagt? Scheiße. Ja, hast du. Und genau das Egal. Ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass wir halt jetzt jemanden mit dazu nehmen, einfach so, weil wir uns eben, beziehungsweise weil der LPT sich eben gegen den Schatzmeistervertreter ausgesprochen hat. Wir haben mehrere Wortmeldungen im Sprecherraum. Darf ich trotzdem noch einmal dazwischen gehen? Ich wollte darauf eben noch was sagen. Und zwar ist es ja durchaus so, dass wenn da an dieser Entscheidung später noch Kritik aufkommt, wir ja immer noch in der Lage sind, diesen Teil der Geschäftsordnung auch immer wieder rückgängig zu machen. Ja, wenn wir diese Kritik also sehr gut nachvollziehen können. Das heißt also, selbst wenn sich jetzt hier keine Kritiker finden oder jedenfalls keine von uns nachvollziehbaren Argumente dafür finden, dann heißt das ja nicht, dass das auch immer und ewig so bleiben muss. Das hat also mit dem nächsten Vorstand gar nichts zu tun, sondern betrifft uns ja auch noch. Wir können ja auch noch Dinge ändern. Ja, wollen wir die Wortmeldung mal zu Wort kommen lassen. Wer war denn jetzt als erstes da, der Alius oder die Vaku? Der Alius, wenn er noch was sagen will. Möchtest du noch was sagen? Ja, möchte ich. Also ich habe es gerade nur mal in der Wikipedia nachgeguckt und da heißt es, ich poste den Link auch gleich mal rein, wo es eben darum geht, um die Bankvollmachten. Die Namen der vertretungs- und verfügungsbefugten Personen sind im Kreditinstitut auf besonderen Vordrucken mit eigenhändigen Unterschriftsproben bekannt zu geben. Nach Erstellung der Vollmacht ist der Kontobevollmächtigte berechtigt, Bankgeschäfte im Namen und für Rechnung des Kontoinhabers abzuschließen. Also das nur nochmal, also fragt das lieber nochmal bei der Bank nach, ob die das haben wollen. Ja, das ist korrekt, aber wir sprechen ja von vorübergehend, falls ich ausfallen sollte. Ja, auch dann wäre es halt hilfreich, wenn die Person dann eine Vollmacht hat, direkt. Also ich meine, das schadet ja nicht. Bei uns macht das halt auch primär Swanisch, aber es gibt jemanden, der das hat. Wie gesagt, ich sperre mich da nicht gegen. Es war halt nur im letzten Vorstand ebenfalls ein Thema. Und ich fände es nicht korrekt, dem LPT da entgegenzusprechen. also ich will jetzt nicht ins Zwiegespräch, aber das sind ja sozusagen zwei unterschiedliche Themen, ob ich generell einen Schatzmeister haben möchte oder ob ich einfach einer zweiten Person formell die Kontovollmacht gebe. Für den Fall eben, dass tatsächlich was passiert, morgen fällst du mit dem Flugzeug vom Himmel, was ich natürlich überhaupt nicht hoffe. Aber es kann halt passieren und da wäre es dann eben gut, wenn jemand dann eben direkt die Vollmacht hat und man das nicht erst in Gang setzen muss, weil es eben bei uns Paperwork war, auch nicht innerhalb von einem halben Tag geht. Ist das auch Plus da? Eins. Das ist ja damals auch mit der Nadine geregelt gewesen. Da ist ja auch die Karte übergeben worden, etc. Mir ist es gleich. Entscheidet, wie ihr es wollt. Da ihr euch gerade gefragt habt, was denn da vielleicht die Basis zu denkt, ich meine, das Vorstands-Liquid-Feedback sei soweit einsatzfähig, dass man da sich auch mal ein Meinungsbild holen könnte. Da müsste ich Till nochmal fragen. Ich glaube nicht, also, oder Arndt, ich weiß nicht, ob der da ist. Dann nimm das normale. Ja, kann ich auch. Ich hätte auch noch eine kurze Wortmeldung. Also, ja, bitte. Unabhängig davon, ob man jetzt auch zweite Konto voll macht oder aber man macht das, wie Steffi es jetzt vorgeschlagen hat, jeder, der was dagegen hat, verliert dann in meinen Augen auch das Recht zu mosern, wenn eine Zahlung mal länger dauert. Nur mal so als kleine Anmerkung. Für den Fall, dass Steffi immer wirklich krank wird, weil sie ist ein Mensch und sie kann mal krank werden, sie kann Urlaub kriegen. Wie gesagt, jeder, der dann meint, er müsste sich gegen eine zweite zahlungsberechtigte Person aussprechen, der soll dann bitte einfach die Klappe halten. Es geht nicht da. Okay, wenn ich dran bin, sage ich was. Ich warte, bis ich dran bin. Ich glaube, der Dodi war auch vorher, der Dirk. Ja, danke. Bin ich zu verstehen? Ja. Super. Also rein aus geschäftlichen Sachen kann ich sagen, das, was ihr da macht, ist ein Hack. Das kann man natürlich so machen, ist aber rechtlich nicht einwandfrei. Weil eine Karte weitergeben und PIN und so erlaubt natürlich einen Zugriff aufs Konto, erlaubt aber auch theoretisch, dass der Kontoinhaber nachher sagt, meine Karte ist verschwunden und das ist gar nicht bei mir gelaufen und so weiter. Das ist vom Kreditinstitut also eigentlich nicht so gewollt und sollten wir uns als Partei eigentlich auch so nicht machen. Also da sollte lieber jemand eine zweite Kontovollmacht haben, damit das auch einwandfrei ist und nicht irgendwie so ein Hack hier anwenden. Also ich habe nicht von einfach weitergeben gesprochen, sondern schon von schriftlich fixieren, wer das wann bekommt. Insofern ist die Nachvollziehbarkeit sehr, sehr wichtig. Ja, das macht aber keinen großen Unterschied. Es bleibt ein Hack bei der ganzen Geschichte, weil er hat nämlich offiziell keine Vollmacht. Außer du müsstest ihm auch eine richtige Vollmacht schreiben und die hätte er dann auch die ganze Zeit. Aber du kannst nicht einfach nur so ein bisschen so einen Kleinkram machen. Also ich würde auch dafür plädieren, weil es kann ja auch mal was Schnelles sein oder so. Und dann könnte lieber jemand jetzt eine Vollmacht über die Bank machen. Da ist man dann auf der sicheren Seite. Ja. Darf ich jetzt? Ich bin da erschüttert. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass bisher nur Steffi Kontenzugriff hat? Ja. Das ist doch, das hätte ich nie gedacht. Ihr haftet doch als Vorstand, der ganze Vorstand haftet gesamtschuldnerisch, wenn was passiert. Und ich kenne das nur in Betrieben, genau aus den Unfallgründen und so. Es kann ja auch Krankheitsvertretung sein. Nein, wir haften nicht gesamtschuldnerisch. Nein, ist aber normalerweise, der ganze Vorstand haftet. Und außer irgendeiner macht da vorsätzlich Hinschluder. Normalerweise ist das üblich, ich kenne das aus den Firmen, dass irgendein Geschäftsführer, der Prokurator, der ist allein vertretungsbevollmächtigt, das wäre jetzt in diesem Fall wahrscheinlich die Steffi, und ich kenne das nur so, dass es dafür Vertreter gibt, die zusammen, also die Bank will dann von zwei anderen zusammen zwei Unterschriften haben, um dann Geldgeschäfte größeren Ausmaßes zu tätigen. Das ist, für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit. Ich bin jetzt ganz erschüttert, dass das bislang noch nicht so ist. Nein, also es ist ja bei uns mit den Ehrenamt und der Haftung ein bisschen anders als in normalen Betrieben. Ja, ich kenne das, ich bin ja nicht zu vergessen, also ich bin Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin und ich arbeite in Unternehmen, wo mit weitaus größeren Summen und Beständen hantiert wird. Da gibt es in der Tat Einzelunterschriften oder zwei Doppelunterschriften. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich. Nichts, wo man jetzt schockiert sein muss. Wir haben im Moment noch den Status auf unserem Konto wir haben keinen Geschäftskontenstatus, sondern normalen Kontenstatus. Das heißt, bei uns ist die doppelte Unterschrift gar nicht möglich. Das erstmal dazu. Ist aber nichts Tragisches, ist aber durchaus etwas, was man ändern kann. Ich hatte das, wie gesagt, in der letzten Amtszeit schon mal angeregt, ist nicht auf positive Reaktionen gestoßen damals. Bin ich jetzt dran? Eigentlich ist Schreibi dran, oder? Ja. Dann warte ich habe nicht aufgepasst. Schreibt mir vor. Ich mach's kurz. Hallo, bevor ihr in der GO rumbohrt und überlegt, ob man für irgendwas eine zweite Position bräuchte oder was abgelehnt worden ist, Einmal ganz kurz. Finanzordnung, Paragraph 5, Absatz 1. Schatzmeister führt Bankkonten im Namen des Landesverbandes und kann weiteren Mitgliedern Verfügungsberechtigungen über Konten erteilen oder entziehen. Ihr habt in der Satzung alles stehen, was ihr braucht. Wenn ihr nickt, könnt ihr und ist von der Satzung her abgesegnet. Denn auch wenn wir keinen stellvertretenden Schatzmeister gewählt haben, hat niemand beantragt, die Satzung zu ändern, um diesen Passus rauszustreichen. Das war's schon. Danke, Schreibi. Ihr, mein Vorschlag ist, dass ihr... Stargazer ist dran. Okay. Ja, auch nur kurz dazu. Also ich halte es für fundamental wichtig, dass da im Zweifelsfall noch eine Person steht, die die Aufgaben übernehmen kann, weil sollte mal der Fall sein, dass zeitnah irgendwas Kritisches überwiesen werden muss und Steffi ist aus irgendwelchen unglücklichen Gründen halt nicht in der Lage, dann steht der Landesverband da. Die Chancen sind zwar, wie gesagt, gering, dass dann in dem Moment, ich sag mal innerhalb von 2-3 Tagen, das durchgeführt werden muss, aber die Blöße würde ich mir auf keinen Fall geben. Vor allen Dingen nicht mit dem, was uns jetzt in den nächsten Monaten dann noch bevorsteht. Also ich möchte euch dahingehend nochmal beruhigen. Natürlich können wir gerne eine zweite Kontovollmacht einrichten. Nichtsdestotrotz, sollte ich morgen vom Bus überfahren werden, können auch übermorgen oder am gleichen Tag noch von einer weiteren Person Überweisungen getätigt werden. Nein. Das ist absolut unkritisch. Nein, da müssen wir den Vorstand neu wählen. Ja, dazu hast du aber 2 Wochen Zeit und du kannst trotzdem am nächsten Tag eine Überweisung fahren lassen. Und der Antrag mit dem Busfahren, der kommt doch erst noch, oder? Der kommt noch, ja. Jetzt ja, Vika, oder? Genau. Mein Vorschlag ist, dass, also ist es vorgesehen, dass wir das wissen, wer die zweite Kontovollmacht hat. Und wenn das vorgesehen ist, weil es ändert sich ja mit jeder Vorstandswahl oder könnte sich mit jeder Vorstandswahl ändern, dass jemand anderes die Kontovollmacht hat, dass ihr euch vielleicht selber einen kleinen Antrag schreibt, den man dann beim nächsten Landesparteitag als Ergänzung da einfügen dann. Nach entsprechender Wahl natürlich. Also steht doch jedem offen für den nächsten LPT einen Antrag auf stellvertretenden Schatzmeister nochmal zu stellen. Ja, und wir haben ja auch eben gehört, was der Schreibreform gesagt hat, was in der Finanzordnung steht. Das weiß ich auch, das kann ich so bestätigen, dass der Schatzmeister Vollmachten weiterhin erteilen kann. Insofern ist das unkritisch. Und natürlich wird das Transparenz sein, damit man weiß, wer diese Vollmacht hat. Das steht außer Frage. Mein Vorschlag wäre gewesen, ihr schreibt einen kleinen Antrag, weil ihr darüber diskutieren könnt, überlegen könnt, wie es sinnvoll ist. Wenn ihr meint, wir sollten von außen uns das überlegen, geht natürlich auch. So. Denke ich, wie gesagt, ist halt überflüssig, weil alles eigentlich in unserer Satzung geregelt ist, soweit. Und wenn man das öffentlich darstellen, wer jetzt zum Vollmachen kommen soll, sollte das auch sein. Also ich habe mal die Hoffnung, wir können jetzt weitermachen, oder? Ja, ja. Ich würde jetzt abschließend einfach nochmal vorschlagen, dass wir uns innerhalb des Vorstands nochmal Gedanken dazu machen, dass wir die Anregung gerne aufgreifen und in einer der nächsten oder übernächsten Vorstandssitzungen mitteilen, wie wir damit jetzt verfahren, ob wir eine weitere Vollmacht erteilen und wer es denn dann gegebenenfalls sein wird. Sehr schön. Wollen wir dann die Diskussion beenden, das Ganze vertagen und uns selber, oder was heißt vertagen, uns nochmal Gedanken darüber machen? Also Gedanken darüber machen brauche ich mir eher nicht. Carsten ist nur nicht da, damit wir ihn beauftragen können. Genau, okay. Claudia? Ich habe da noch eine Wortmeldung, glaube ich. Ja, der O. Hat sich erledigt. Okay. Gut, dann... Ja, beauftragen können wir den Carsten auch, wenn er nicht da ist. Wir sollten ihn vielleicht fragen, ob er das machen will. Das steht außer Frage, ob der will. Ach so, okay. Er wird zwangsverpflichtet. Ich würde es jetzt trotzdem ungern, ohne dass er dabei ist, abstimmen lassen. Na ja, klar. Lass uns vertagen. Gut, dann stimmen wir darüber ab. Steffi? Für die Vertagung. Paki? Für die Vertagung. Ich bin auch dafür, Daniel. Ah ja. Jens. Ja. Und Ed. Ja, wir können vertagen, aber vielleicht kommt der ja auch gleich noch. Und ja. Dann können wir also bis dahin vertagen, aber wir müssen nicht auf den nächsten Termin vertagen. Können wir machen. Wir können darauf vertagen, den Zeitpunkt, wo wir Carsten wieder in einer Vorstandssitzung sehen. Gut, ne? Super. Hören. Sehr schön. Dann machen wir jetzt weiter und wir haben ja einen Finanzantrag. Das ist das Ticket 82647, Doppelstockbus vom 6. bis zum 28.07. Und der Antragsteller ist der Harald. Hallo Harald. Jo, also wie gesagt, im Antrag kann man ja lesen, was ich da beantragt habe. Es gibt im Moment 3 Wochenenden in NRW, an denen der Bus sozusagen gewünscht und geplant ist. Das wäre der CSD am 7. in Köln als größter CSD hier in NRW. dann der CSD in Bielefeld am 20.07. und die große Veranstaltung in Bochum am 28.07. Und es gibt ja sozusagen zwei Alternativen. Die eine ist, dass wir den jeweils nur an diesem Tag bzw. an dem Wochenende mieten und von Gronau holen, dahin fahren und wieder zurückfahren. Oder ob wir ihn eben die gesamte Zeit mieten, vom ersten Termin bis zum letzten dieser drei Termine, das wären eben gute 3 Wochen. Und der Unterschied ist, ich sag mal, nur bei ca. 20-30% der Kosten, weil die Fahrten von Gronau, die eben jeweils hin und zurück an Sprit ca. 180 Euro kosten, würden dann in Anführungsstrichen nur einmal anfallen, weil man eben nur einmal nach Köln hin und nachher von Bielefeld zurückfährt und würde dementsprechend die Größenordnung von 300-400 Euro an Diesel sparen dabei. Und nach dem letzten Antrag ist es ja etwa so, dass wir, wenn wir ihn ein Wochenende mieten, 300 Euro an Kosten rechnen müssen. Das wären also ungefähr 900 Euro. Und für 1.500, wobei 1.450 wären es eigentlich, weil die 100 Euro für Kleinmaterial haben ja mit jetzt sozusagen Diesel und Miete erstmal nur mittelbar was zu tun, wäre dann im Endeffekt ungefähr 550 Euro teurer für die ganzen 3 Wochen. Dann gibt es noch eine Anfrage aus München für den Termin zwischen diesen beiden CSDs, die den gerne in München hätten und würden natürlich auch einen Teil der Kosten entsprechend übernehmen, sodass dann also auch ein Rückfluss vorhanden wäre an den Landesverband für die Tage, die er in München ist oder auch unterwegs ist nach München. Und wir hätten eben in den Wochen noch mehrere Tage, wo wir dann auch in NRW für Infostände oder andere Veranstaltungen nutzen könnten. Den Antrag habe ich jetzt gestellt, weil speziell der Balli für Bielefeld die Basis braucht, um die Busnutzung auch bei den CSD-Veranstaltern durchsetzen zu können. Und die weiteren Planungen mit dem Bus kann ich erst in der nächsten Woche machen, weil der Vermieter zurzeit krank ist und nach Aussage seiner Mitarbeiter im Hotel erst nächste Woche wieder für solche Dinge zu sprechen ist, ab Montag, Dienstag etwa. So, wenn ich da kurz was ergänzen darf, da diese Sache wurde bei der AG Events durchgesprochen und wird von den Anwesenden dieser Sitzung unterstützt. Eine Frage hätte ich, sehe ich das richtig, dass das Ding beim mittleren Teil, also bei der Sache in Bielefeld, ist das Bielefeld? Ich glaube ja. Also bei dem mittleren Termin ist die Teilnahme von dem Bus noch gar nicht sicher? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Nein, also der Balli braucht sozusagen etwas Belastbares, was er und dem Veranstalter präsentieren kann, damit die Planungen dort entsprechend weitergehen können. Und hat deswegen darum gebeten, dass der Antrag auf jeden Fall jetzt gestellt wird und er eben dann auch sagen kann, und der Landesvorstand hat das genehmigt. Wenn natürlich irgendwelche Dinge nicht funktionieren, kann man den Antrag auch auf einer der nächsten Sitzungen noch abändern, beziehungsweise dann entsprechend den Anmietzeitraum verkürzen oder eben auf 2 Anmietungen umbauen, sodass dann natürlich alles das, was nicht benötigt wird, natürlich auch nicht anfällt. Und grundsätzlich wird es auch so sein, dass die, jetzt ruft mich hier der Olaf die ganze Zeit an, aber egal, auf jeden Fall werden wir dann gucken, dass natürlich nur das Geld gebraucht wird, was wir auch wirklich benötigen. Wie ist die Verhandlung mit dem LV Bayern? Also wie viel würde da zurückfließen, wenn die den nehmen? Ich nehme an, die Spritkosten nach München und zurück übernehmen die komplett, oder? Und ja, halten einen Teil von der Miete. Genau. Gehe ich von aus. Darf ich ganz kurz als Lifelder, der das mit angeleiert hat? Bitte. Fakt ist einfach, ich brauche für die Organisation des CSD Bielefeld die Zusage, ob wir den kriegen, also ob der finanziert wird oder auch nicht. So, die hängen mir seit Montag wirklich in den Hacken und fragen die ganze Zeit nach, was ist mit dem Bus, müssen wir den einplanen? Weil wir sind da auf dem, na gut, das sagt euch nichts, auf einem schönen großen Platz, grünen Hochburg, und wir würden einige Leute verwundern, wenn wir damit anrocken. Nur ich brauche halt Gewissheit, ich kann nicht noch eine Woche warten. Ja, wenn wir den Antrag heute positiv abstimmen, dann hast du ja die Sicherheit. Ja, darum geht's. Dann kann ich nämlich morgen früh mit dem Orga-Team des CSD Bielefeld glücklich telefonieren und sagen, der Vorstand hat es beschlossen, die Kosten sind bezahlt und gut, dann habe ich was in der Hand. Ich muss sie nicht wieder um eine Woche vertrösten. Genau, nee, das ist ja in Ordnung. Ich sehe jetzt auch kein Problem, den heute abzustimmen. Der Mike ist noch im Sprechenkanal. Möchtest du noch was sagen? Ja, da ich Unterstützer des Antrages bin, würde ich gerne noch hinzufügen, dass den Bus zu mieten nicht teurer ist, als LKWs an den einzelnen Standorten zu mieten, wobei der Bus natürlich wesentlich besser aussieht. Also im Grunde bekommen wir die bessere Leistung für weniger Geld. Und zweitens, etwas, was der Harald gesagt hat, war natürlich völlig korrekt. Der CSD Köln ist tatsächlich der größte in NRW, aber mit 900.000 Teilnehmern darüber hinaus auch der größte in Festland-Europa, der nur durch London übertroffen wird. Wenn ich kurz unterbrechen darf, der spricht über unsere ZIP-Bridge mit dem AG-Technik-Bot. Aha. Moment, willst du uns jetzt damit sagen, dass der Unterstrich mit dem AG-Technik-Bot spricht? Was spricht er denn mit dem? Ich spreche gar nichts, aber man hatte mir gesagt, dass der Vorstand bezüglich meines Antrags noch nachfragen müsste. Und gerade haben wir keine Nachfragen mehr. Gut, dann wünsche ich euch noch einen. Mach's gut. Genau. Sind noch Fragen zu dem Antrag jetzt hier vorhanden oder wollen wir den abstimmen? Abstimmen. Super, ich höre keinen Widerspruch, das ist gut. Moment. Ich mache schon mal abstimmen kaputt. Gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe nur selber hier mein Pad, irgendwie habe ich was Komisches gemacht. Moment. Dann stimmen wir den ab, genau. Ed? Ja, dafür. Jens? Jens hat irgendwie Rechnerprobleme. Jetzt hat er was gesagt und ich habe ihn nicht verstanden. Dafür. Er ist dafür, das ist schön. Daniel? Ja. Ich bin auch dafür, Paki? Jo. Steffi? Ebenfalls dafür. Gut, damit ist der Antrag angenommen und in Bielefeld kann der Bus angemeldet werden. Sehr schön. Ich höre den Balli gar nicht jubeln. Der ist ja schon wieder raus. Jo, wir stellen uns jetzt vor, wie er jubelt. Kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der Antrag mit der Ticketnummer 82648. Beauftragung für die Organisation und das Fahren eines Doppelstockbusses, auch vom Harald. Ja, das steht natürlich im Zusammenhang, weil dieser Bus muss natürlich bewegt werden und irgendeiner muss sich auch darum kümmern, dass die Dinge miteinander verzahnt sind und die verschiedenen Fahrer auch entsprechend diesmal den Schlüssel dann so übergeben können, dass es nicht verloren geht. Und aus dem ersten Mal haben wir natürlich einiges gelernt, sodass wir jetzt eine entsprechende Nutzungsordnung oder eben Übersicht auch erstellen werden und mit entsprechenden Fotos genau erklären, was wie zu verwenden ist an dieser sehr einfachen Schalttafel, die dieser Bus hat. Und da würde ich mich drum kümmern, dass das eben grundsätzlich alles funktioniert. Und da ich selber aber keinen LKW-Führerschein habe, muss es natürlich Fahrer geben, die den Bus fahren. Und da sind eben einige der Fahrer, die zugesagt haben, dass die Fahrten übernehmen würden. Und von daher also dieser Antrag für die sozusagen auch technische Nutzung des Busses. Okay, der Balli ist jetzt auch noch im Raum. Möchtest du noch kurz jubeln? Ja, ich wollte ganz klar sagen, schöne Entscheidung, Jubel. Danke. Yay, das war der euphorischste Jubel, den ich je gehört habe. Wahnsinn. Okay, dann können wir den... Also sind noch Fragen da? Eigentlich nicht, oder? Wir können abstimmen, oder? Gerne abstimmen. Dafür. Schön. Also, Ed? Ja, dafür. Jens? Ja. Daniel. Ich habe einen kurzen Einwand. Genau, ja. Da steht, als Fahrer werden Olaf, Thorsten, Thomas und andere beauftragt. Die anderen wüsste ich gerne noch. Also und andere steht da im Moment, weil sich bisher 7 Fahrer gemeldet haben, die bereit sind, den Bus zu fahren. Und es kann natürlich immer passieren, dass einer der Fahrer, die jetzt zugesagt haben, aus irgendeinem Grunde kurzfristig absagen muss. Und dann muss man auch jemand anderen noch irgendwie organisieren, der das übernimmt. Und deswegen habe ich das erstmal offen gemacht, weil ich auch noch weiter rumfragen werde, um noch den Fahrerpool zu erweitern. Kann das aber gerne natürlich bis zu dem Zeitpunkt, wo das dann tatsächlich spruchreif wird, noch sozusagen ergänzen, beziehungsweise es wird dann auch eine Wiki-Seite geben über den Blog, beziehungsweise die jetzt schon aufgebaute Bus-Wiki-Seite, wo diese Informationen dann auch alle stehen, wer den Bus nutzt, wer ihn fährt und so weiter. Das werden wir da alles möglichst akribisch dann auch öffentlich machen. Ja. Lass uns das und andere lieber jetzt rausstreichen und reich die Leute mal nach, weil beauftragen müssen wir schon konkret bestimmte Leute. Ja, das ist ein guter Hinweis, streich raus. Ja. Weil an der Stelle wäre mir auch wichtig, dass du, da du den Antrag stellst, auch nochmal dann checkst, dass die Leute dafür den richtigen Führerschein haben, ne? Ja. Gut, genau. Ist der Antrag schon im Protokoll so drin, oder? Ja, ich habe das jetzt einfach mal vorher rausgenommen. Also. Dann stimmen wir das nochmal komplett ab, ohne ja, andere. Moment mal eben. Ja. Ich muss das nur mal eben noch erfassen, dass Daniel das rausgenommen hat. Okay. Bitte noch von mir fürs nächste Mal, wir werden ja noch mehr Anträge für den Bus haben. Ich glaube, wir brauchen nicht jedes Mal die komplette Erklärung, warum wir Fahrer beauftragen müssen. Ich finde es okay, aber ich würde es gerne schneller machen, weil wir haben die Erklärung ja jetzt irgendwie, ich glaube, zum vierten Mal. Ja, plus eins. Okay, Steffi. Wir stimmen jetzt ab. Christian. Okay, dann fangen wir unten an. Steffi ist dafür. Paki? Ja. Ich bin auch dafür. Daniel? Ja. Jens? Ja. Christian. Ich war ja schon deswegen, also schon gerade eben auch dafür. Und ich weiß auch nicht, wie die Leute fahren können. Und deswegen fand ich das mit dem und andere also auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß von denen, die da jetzt drinstehen, ja auch nicht, ob sie fahren können. Okay. Und damit ist der Antrag trotzdem angenommen. Und wir kommen jetzt zum einem Finanzantrag mit der Ticketnummer 82497. Ein Finanzantrag Referententag der AGÖA. Britta. Ja, genau. Hi. Wir haben am kommenden Sonntag, den 23.06. in der Berti in Düsseldorf einen Tag der ÖA, also einen Tag der Öffentlichkeitsarbeit NRW. Da wollen wir gerne als AGÖA uns einmal vorstellen, unsere Arbeit vorstellen, was wir machen und wie wir es machen. Und wollen den Leuten, die in den KVs, Stammtischen und so weiter Pressearbeit machen, so ein bisschen Unterstützung anbieten. Es werden Schulungen stattfinden zum Thema, wie schreibe ich PMs und Pressefotos und so weiter und so fort. Das kann man alles im Wiki sich ansehen und da sind halt mehrere Referenten vorgesehen für diesen Tag und ich fände es nicht so schön, wenn die auf ihren Kosten sitzen bleiben würden, auf den Fahrtkosten beziehungsweise ich weiß auch von Referenten, die sagen, wenn sie die Fahrtkosten nicht erstattet bekommen, dann wird es für die auch finanziell einfach schwierig. Gibt es dazu Fragen? Ja, wer sind denn die Referenten? Das steht da. Steht im Antrag. Also ich hätte nicht auf. Link da mir einmal bitte. Ich kann sie auch kurz verlesen. Uwe Stein, Hularius, Xtra Tobi, Lukas Lander und der Unterstrich. Alles schön. Tschüss. Also um es nochmal kurz zu sagen, es bleibt den Leuten natürlich am Ende selbst überlassen, ob sie den Antrag dann auch wirklich einreichen auf Fahrtkostenerstattung. Aber damit ist er zumindest jetzt im Vorfeld schon mal formal gestellt und die Leute haben dann wenigstens die Möglichkeit dazu. Ja, ich sehe es schon kommen, die 1000 Euro Anfahrtskosten von Uwe. Die Spende dahinterher. Beziehungsweise es geht darum, ob sie das einreichen und entsprechend spenden oder eben bezahlt haben wollen. Darum geht es. Das steht nicht in Verbindung. Gut. Sind noch Fragen da oder können wir abstimmen? Abstimmen. Wundervoll. Wir fangen mal unten an. Steffi? Dafür. Paki? Ich bin auch dafür. Ich bin auch dafür. Jo. Bin auch dafür. Ich Christian, auch. Schön. Damit ist der Antrag angenommen. Ja. Und da geht's direkt weiter mit einem weiteren Antrag von der Britta. Und zwar ist das die Ticketnummer 82498, Antrag auf Kostenübernahme Tag der AGÖA. Ja, genau. Da geht's halt um die Allgemeinkosten, die da entstehen auf dem Tag der AGÖA. Und die werden wahrscheinlich überhaupt gar nicht so hoch sein, aber ich wollte da ganz gerne ausreichend Budget haben, damit ich da nicht irgendwie in Schwierigkeiten komme. Gut. Fragen dazu? Keine? Dann stimmen wir ab. Eine Sekunde. Einmal für die Aufzeichnung. Es geht hierbei um 200 Euro maximal. Sehr schön. Dann stimmen wir trotzdem ab. Christian. Dafür. Jens. Jens schweigt stumm. Daniel. Ja. Ich bin auch dafür. Paki. Ja. Steffi. Oh, bei mir gehen die Feuerwehrsirenen. Das ist ja super. Dankeschön. Vielleicht, bitteschön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das nächste Unwetter heranzieht. Na, mal gucken. Dann haben wir einen weiteren Finanzantrag und zwar... Entschuldigung, ich hatte einen Telefonanruf, ja. Ich bin auch dafür vor den letzten Antrag. Okay. Huch, was? Die Sirenen hören ja gar nicht mehr auf zu heulen, ist ja unglaublich. Wenn ihr also ein Fiepsen im Hintergrund hört, das sind die Sirenen, nicht euer Tinnitus. Also, ein weiterer Finanzantrag. Ticket 82632, Finanzantrag des KVK, VKV Herne, ein Sonnenschirm und ein Tisch. Antragsteller ist der Florian Schmuck. Ich dachte, das wäre... Nee, der ist nicht durch. Schönen guten Abend. Ich bin zwar nicht der Antragsteller, aber einer der Unterstützer, Andreas Brennig. Ich wollte kurz begründen, warum wir das Teil gerne haben möchten. Zum einen ist unser Budget für den VKV sehr, sehr klein und wir machen im Augenblick die Taktzahl Infostände jede Woche. Und wir würden gerne, weil unser Gebiet relativ groß ist, einfach einen Sonnenschirm mit diesem Tisch dabei haben, also dieses Komplettpaket dafür, um mit eventuell ein oder zwei Mann auch gleichzeitig in dem anderen Stadtteil zu sein, um da einen Gegenpol zu bilden, da wenn die SPD an mehreren Stellen gleichzeitig Stände macht. Wir sind der VKV mit der abgestuften Chancengleichheit und wir würden uns freuen, wenn ihr uns das genehmigen würdet. Fragen? Ja, abgestuft würde ich sagen, ne? Also in Raten kriegt ihr den bezahlt. Wie in Raten? War ein Scherz. Ja, wie bei der Telekom mit Volumenbegrenzung. Meine Frage, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchtet ihr das nicht aus dem VKV-Budget, sondern aus dem Landesverbandsbudget? Das ist korrekt und zwar mit der Begründung, weil wir haben noch andere Ausgaben, wir spenden auch fleißig, aber unser Budget ist sehr klein und das würde uns sehr entlasten. Ich weise nur einmal vorsorglich darauf hin, dass dann jeder andere Kreis auch kommen könnte und ihr das dann auch entsprechend genehmigen müsstet, weil sonst wäre das recht unfair. Ja, genau, das ist gerade meine Befürchtung, Frage, was auch immer. Ja, das ist nett, dass du das sagst, aber sonst hätte ich das wieder angebracht. Also ich finde es dann auch immer schwierig, Ausnahmen für kleinere VKVs zu machen, auch wenn ich das Budgetproblem durchaus verstehe und auch ja, das schwierig finde. Allerdings kann ich euch sagen, ihr habt aus 2012 460 und aus diesem Jahr bereits auch 260. Und ich würde sagen, ich sehe das unkritisch, dass ihr das mit eurem Budget hinbekommen könnt. Also wenn du sagst, Steffi, wir hätten 460, bei uns im Verwaltungsportal hat der Büropirat, der Sebastian, letztes Mal reingeschaut, da waren es irgendwie 240 Euro. Also Herne, ja? Ja, korrekt. Ich gucke gerade rein. Also für 2012 stehen da noch 460 drin und für 2013, das hat er wahrscheinlich geguckt, sind es 260. Und es sind noch nicht die Spenden dazu verbucht. Wenn ihr sagt, ihr spendet fleißig, dann sieht das dann auch noch ein bisschen positiver aus. Ja, okay, dann ist der finanzielle Druck in der Tat nicht ganz so hoch. Und ich glaube, an Kosten kann ich mich im letzten Jahr auch nicht groß erinnern, dass Herne da große Kosten gehabt hätte, dass da noch was abgezogen werden müsste. Nee, die haben wir alle selbst gestemmt. Siehst du. Und wenn es am Ende knapp werden sollte, können wir ja immer noch gucken, was geht. Genau, aber bisher sehe ich das erstmal auch sehr unkritisch. Also ich würde das auch gerne als VKV-Antrag, würde ich dem zustimmen. Als Antrag auf Landesmittel würde ich das ablehnen. Aus den Gründen, die eben schon kamen, dann müssten wir das allen bewilligen. Müssten wir denn dann jetzt nochmal beantragen als aus VKV-Mitteln oder würde das jetzt in einem Atemzug mitgemacht? Nochmal beantragen. Da steht bitte. Ja drin, den übrig gebliebenen Restbetrag aus LV-Finanzen zu stellen. Wenn es keinen übrig gebliebenen Restbetrag gibt, können wir das doch so, dann kann der Antrag doch so bleiben. Ich weiß nicht, ob die Leute, die dem da irgendwie zugestimmt haben, bislang... Nee, der Jens hat völlig recht. Wenn da drin steht tatsächlich im Antrag, dem übrig gebliebenen Restbetrag soll aus Elfermitteln bezahlt werden und es bleibt kein Rest und dem haben die Leute ja dann so auch schon zugestimmt, dann passt das ja. Dem kann ich zustimmen. Ich war ja an der Diskussion beteiligt. Das ist Konsens bei uns. Okay. Ja, dann lass uns das abstimmen. Ich bin dafür. Gut, Moment. Ich musste kurz aus dem Fenster gucken, weil mir sagte, es gäbe Tornado-Warnungen für die Gegend hier und ich musste mal schauen, ob draußen regnet. War dann wahrscheinlich auch der Grund für die Sirenen gerade. Falls ich also gleich gehe, ist das, weil es anfängt zu regnen und ich noch nach Hause muss. Genau, wir stimmen ab. Ed. Ja, dafür. Jens. Ja. Ja. Dann, ich bin auch dafür. Paki. Ja. Steffi. Ich war schon dafür. Sehr schön. Ja, wie gesagt, dann werde ich das abbrechen, aber jetzt ist noch alles gut. Ich muss mal eben kurz weg. Okay. Dann ist meine Frage, wenn der jetzt so angenommen ist, wie können wir den denn dann bestellen? Ihr bestellt ihn, über Kasten, oder? Ich wollte gerade sagen, habt ihr dann Lieferanten oder wollt ihr einen von denen, die wir im Landesverband bestellen? Genau, einen von denen, den ihr im Landesverband bestellt. Ja, dann musst du dich mit Carsten in Verbindung setzen. Okay, dann nehmen wir Bezug auf den Antrag von heute Abend und dass er den dann bestellt. Würde ich jetzt so sagen, ja. Ja, danke schön. Nicht dafür. Gut, dann machen wir weiter. Muss man hier kurz schauen. Genau, sonstiges. Das nächste ist das Ticket 82636, Benennung eines Verantwortlichen für die Übermittlung der Aufzeichnung an das Krähennest vom Extra-Tobi. Ja, darf ich? Bitte. Der Hauptaufwand, eure Aufzeichnung zu veröffentlichen, liegt in der Regel darin, nach rauszufinden, wer hat die Aufzeichnung. Und die Nachfragerei dauert oft ziemlich lange. Und so eine Sitzung, die schon eine Woche alt ist, ist auch nicht so interessant. Und das sage ich auch selber als Hörer. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn man das auf dem Weg organisieren könnte, dann wäre es unter Umständen möglich, dass man gleich am nächsten Tag nach so einer Sitzung auch gleich das Ding als Podcast fertig hat. Und deswegen habe ich das als Antrag formuliert. Okay, super. Gleich mal die Frage an Claudia, ob du das übernehmen könntest. Ich habe das noch nie gemacht, da bräuchte ich definitiv eine Einweisung. Klar kann ich das machen. Tobi, würdest du der Claudia das erklären? Na klar. Aber nicht nächste Woche. Nee, nächste Woche ist Claudia in Urlaub. Nächste Woche kriegen wir es noch einmal hin und danach wäre das dann die Claudia. Perfekt. Okay. Heute musst du übrigens das Protokoll von Britta haben, weil mir eben der Rechner abgekackt ist und meine Aufzeichnung deswegen da endet. Jetzt darf nur Brittas Rechner nicht abkacken. Die Sammy ist im Sprechenraum. Möchtest du etwas sagen? Ja, ich befürchte, ich bin gerade die Sekunde zu spät. Es ging auch um die Schirme von Carsten. Okay. Ja. Der ist ja jetzt da. Ja, weil Carsten mir beim vorletzten Mal zugesagt hatte, dass ich einen Schirm von ihm haben kann. Nun wollte ich fragen, wie ich an diesen Schirm komme. Denn Sammy, bist du damit einverstanden, wenn wir eben diesen Antrag beschließen, damit wir hier sauber sind und danach auf deinen Schirm kommen? Ich wollte auch eigentlich gar nicht stören, ich warte selbstverständlich. Nee, ist ja okay, du störst auch gar nicht. Ich würde bloß gern das eine kurz abschließen. Mach. Sollen wir dann abstimmen? Ja, bitte. Moment, kurz. Muss kurz mal Mumble wieder in den Vordergrund holen, damit ich euch sehen kann. Genau, Christian? Dafür. Jens? Ja. Carsten? Keine Stimmabgabe. Hallo übrigens, genau, Daniel? Ja. Ich bin auch dafür. Pocky? Klar. Steffi? Auch dafür. Yippie, juhu. Wir haben das angenommen. Danke, tschö. Genau, dann hatten wir einen Finanzantrag für Bastelmaterial für die... Stopp. Ja. Wir müssen nochmal zu Sammy zurückkommen, die haben wir gerade vertröstet. Sammy, Entschuldigung. Sammy, ich hätte genau, und Carsten. Bin ich so ungeduldig. Ja, Carsten, wie komme ich denn bitte schön an den Schirm und an wen überweise ich dann Geld und wie und so? Schirm soll in Düsseldorf ankommen, hatte gehofft, dass das jetzt in den nächsten Wochen passiert. Da müsste ich aber jetzt nochmal quer an Steffi fragen, ob die Überweisung raus ist. War das in einem, hast du mir irgendwas im Ticket geschickt? Nee, das war das, wo ich heute nochmal nachgefragt hatte an den Verteiler, ob die zwei Rechnungen bezahlt wurden. Weil du einen Hinweis gegeben hattest heute Morgen, dass wir an Schatzmeister Ed schicken sollen. Ich hatte es dir geschickt, an dein Postfach und wollte halt wissen, ob meine zwei Mails aus der letzten Woche auch in den Filter geraten sind. Ich fürchte ja, weil dann... Die Zahlungen sollen halt immer alle an Schatzmeister Ed gehen. Ich meine mich jetzt zu erinnern, dass ich das auch schon diverse Male gesagt habe, weil ich immer die Probleme im Postfach habe, dass da etliches weggefiltert wird. Und nicht nur das, sondern es läuft einfach über dieses Postfach und ist zu unübersichtlich. Und darum haben wir die Schatzmeister-Queue und da ist halt alles auch übersichtlich und da kann mir das Team die Dinge priorisieren und vorbereiten und dann gehen die Zahlungen raus. Gut, dann nehme ich jetzt daraus einfach, dass die Zahlungen nicht raus sind. Okay, schweigende wieder Zustimmung. Sammy, zurück zu dir. Ja, Düsseldorf ist der Anlieferungsort. Zeit müssen wir tatsächlich dann jetzt klären, weil die Bestellung wohl somit noch nicht ausgelöst ist. Okay, ich höre dann ja davon. Danke. Sammy? Ja? Ganz kurz dazwischen, wenn die Sachen da sind, ich bin ein bis zweimal in der Woche in Düsseldorf, bringe ich euch die mit nach oben, dann braucht ihr nicht fahren. Ins Auto kriege ich die rein. Oh, ich knutsch dich, danke. Nee, besser nicht, lass mal. So war es nicht gemeint, du hast mich schon verstanden. Ja, ist schon klar. Okay. Liebe Friede kuscheln in der Vorstandssitzung, ich finde das schön. Ganz, wir kurz, machen, noch, ja? Ganz kurz noch eben bei der Geschichte, das Ticket hier zum VKV Herne, Carsten, kannst du da noch einen Schirm für die mit aufnehmen? Da hatten wir gerade noch einen Schirm mit zu beschlossen. Ja, es sind, ist noch ein bisschen was über. Supi. Ich hoffe, das haben die vom VKV Herrn jetzt auch gehört, dann brauchen die sich nicht mehr mit dir in Verbindung setzen. Das ist super, das ist klasse. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Und zwar mit dem Finanzantrag mit der Ticketnummer 82646 Bastelmaterial für die Prison-Demo. Ja, ich bin hier. Also wir haben... Hallo. Hallo. Wir haben ja am Samstag eine No-Prison-Demo in Düsseldorf. Die ist organisiert von diesem Ballerstedt. Und die Idee war ganz einfach, morgen auf dem Sommerfest in der Berti da Banner und Transparente zu basteln und da auch wirklich vernünftiges Material zur Verfügung zu haben. Helfende Hände finden sich immer. Aber wenn 10 Leute kommen und man hat nur 3 Pinsel, ist das ein bisschen doof. Und deswegen würde ich gerne also ein Budget von 70 Euro beantragen, dass man ein paar Farben und Pinsel und Bannerstoff vor Ort hat. Ich habe auch einen Aufruf gemacht über die NRW-Mailingliste, dass die Leute vielleicht noch was mitbringen. Und ja, de facto war ich schon einkaufen für 57 Euro. Ich hoffe, dass ihr das dann also so weit gebt, dass ich nicht mit dem Hut rumgehen muss morgen. Dafür. Genau, wir stimmen ab. Also du kannst ab. Trotzdem mit dem Hut rumgehen, weil ich mir sicher bin, dass dir ein Hut gut steht. Stimmen wir trotzdem ab. Gut, da gibt es noch Fragen. Eigentlich ja nicht. Keine. Gut, dann fangen wir an. Christian. Dafür. Jens. Ja, klar. Carsten. Mhm. Daniel. Vincent Salmus. Ja, das war jetzt fies. Selbstverständlich dafür. Ich merke mir das. Ich brauch dafür... Ja, das hätte es aber keinem anderen gemacht. Entschuldigung. Jetzt hör ich auf rumzuzicken, lieber Daniel. Paki? Ja, ich bin dafür und ich freue mich, dass das Chaosdorf da auch noch Material zu beisteuert. Die wollten das auch nicht gezahlt bekommen. Yay. Steffi? Ich bin auch dafür, wenn ich mir sicher bin, dass der Hut voll werden würde. Bestimmt. Ich danke euch. Bitte, bitte. Okay, dann hatten wir hier, genau, Bestellung ja. Genau. Das Ticket 81735, Bestellung Modellierbalance für Felbert. Hatten wir das nicht im Umlauf? Er war aber nicht durch. Da fehlten noch Stimmen. Ach so, ich wusste doch, ich habe darüber abgestimmt. Mhm. Aber okay. Auf meine dezente Mail hin nicht. Ja. Da ich Mitantragsteller bin, ist halt ein VKV-Antrag. Die Modellierballons werden benötigt für Infostände in der nächsten Zeit. Und ich freue mich über die Abstimmung. Aber nur so als Frage an den Antragsteller. Du weißt, dass wir 10.000 Stück bestellen? Ich wollte gerade sagen, wieso im P-Shop? Genau. Was genau? Du weißt, dass wir die bestellen oder im P-Shop? Ich höre dich gerade nur sehr abgehakt, weil mein Rechner zickt wie die Sau. Okay, dann wiederhole ich das nochmal. Wir, also der 11 NRW, bestellt 10.000 Stück und davon könnte der VKV auch welche bekommen. Oder möchtest du die tatsächlich im P-Shop bestellen? Nicht unbedingt. Wann sind die denn da, die wir bestellt haben? 3 Tage, nachdem die Steffi gleich die Rechnung begleicht. Okay, also in 3 Tagen. Dann denke ich, würde ich den Antrag für die Antragsteller erstmal zurückziehen. Okay. Steffi, der Antrag ist zurückgezogen? Ja? Ja, hat er gesagt. Ja, wenn die Ballons dann aus dem LV-Fundus kommen, die sind dann an der Berti abzuholen, ne? Ja, abzuholen oder zu schicken, aber da du ja da eh öfters rumhängst, für dich abzuholen. Jo, alles klar. Genau, dann haben wir als nächstes, gut, der Antrag ist zurückgezogen, als nächstes haben wir einen Finanzantrag, Ticket 82637, Flyer Prison Demo. Antragsteller ist Britta und sie schreibt, sie macht das im Auftrag von Jens. Ihr dürft euch also drum hauen. Genau, das ist der nächste Antrag von mir. Aufgrund des Zeitkritischen habe ich bei einer Druckerei in Düsseldorf 5000 Flyer bestellt. Das Ding ist auch, die Bestellung ist auch schon raus. Ihr könnt mich jetzt also kneifen, sozusagen. Wir lehnen es ab. Fertig. Zum Beispiel. Dann bleibe ich halt auf den Kosten hängen. Wie gesagt, die Dinger sind bestellt für die Demo am Samstag. Das ist auch das Design, das von den Kreativen gekommen ist. Ja. Warum Druckerei in Düsseldorf? War günstiger? Weil ich die dann kurz vor der Demo direkt abholen kann. Und das mit der Lieferung laut Aussage einer anderen Druckerei nicht mehr geklappt hätte. Und wenn ich das mal eben sagen darf, die haben auch tatsächlich, bieten die Sonderpreise an für die Piraten-NRW. Kann ich bestätigen. Also ich will das jetzt nicht hier auseinandernehmen an der Stelle, aber ich würde ganz gerne nachher nochmal gucken, ob wir es nicht über den Standardweg, also Flyer damit Express, günstiger gekriegt hätten. Da kann man auch in Düsseldorf abholen, ne? dann bin ich gerne bereit, wenn es da günstiger gewesen wäre, die Differenz zu spenden. Also. Nein, darum geht's nicht. Mir geht's nur darum, vielleicht hast du da was aufgetan, was sich für uns auch in Zukunft lohnen könnte. Also, du verstehst, was ich meine. Ah, okay, darum geht's. Ja, klar. Ich würde an der Stelle gerne nochmal auf den Hut verweisen. Yep. Dass wir mit einem Demo-Hut rumlaufen sollen. Nein, dass du mit dem Hut das Geld für die Flyer einholst. Ja, am besten nur wenn der morgen, Antrag abgelehnt wird. Am besten läuft morgen jeder mit einem Hut rum. Ich habe nur eine Mütze. Geht auch, passt viel mehr rein. Nichtsdestotrotz möchte ich den Antragsteller, also den tatsächlichen Antragsteller, darauf hinweisen, dass man das vielleicht auch hätte im Umlauf vorab tun können. Der war im Umlauf, hat nicht genug Unterschriften gefunden. Deine unter anderem auch nicht, Steffi. Mein Telefon funktioniert nicht. Na sowas. Ich habe deinen Anruf nicht erhalten. Schlimm dilidim. Gut, wollen wir denn abstimmen? Dafür. Schön, dann fangen wir bei Steffi an. Ja, dafür. Ja, Paki? Ich bin auch dafür. Daniel hat schon gesagt, er ist dafür. Carsten? Mhm. Jens? Ja, ich natürlich auch. Christian? Ja. Yay, dann sind wir jetzt ungeordnet, aber dafür. Hat der Jens eben echt schlimm dilidim gesagt? Ich habe schlimm dilidim gesagt. Manchmal. Das ist ein bisschen verstört, aber ja. Gut, dann haben wir hier noch die Umläufe seit der letzten Landesvorstandssitzung. Daniel, es ist aber nicht ansteckend. Genau. Psst, pfui, so, aus. Wir machen jetzt weiter. Das war ein Machtwort. Die Umlaufbeschlüsse der letzten Landesvorstandssitzung. Da hatten wir einmal das Ticket 82378, Budget zur Durchführung eines Flashmobs zum Bewerben der Prison-Demo. Der ist angenommen worden. Das war ein Budget über 100 Euro übrigens. Dann hatten wir, genau, Ticket 82519, Werbemittel Wuppertal aus dem VKV-Budget, der wurde auch angenommen. Wobei wir denn jetzt bei sonstigen angekommen wären. Da steht als erstes Klausurtagung, Landesvorstand. Das Thema habe ich eingetragen. Und genau, da ist der Zwischenstand, das Unperfekthaus hatten wir uns ja ausgeguckt. Es sei denn, ist es jetzt noch irgendjemand dagegen? Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Wir hatten irgendwann mal gesagt, dass für die Aufzeichnung bei den Umlaufbeschlüssen zumindest gesagt wird, worum es geht. Weil du hast eben nur gesagt, irgendwie wäre es beantragt. Okay. Kann ich meinetwegen gerne nachholen? Also ich meine, du hast gesagt, wofür? Ich habe jeweils halt den Betreff gesagt. Werbemittel wäre diverses. Nein, ist schon okay. Du hast es ja gesagt, wofür es war. Etc., okay. Klausurtagung, genau. Wie gesagt, der Landesvorstand möchte sich zu einer Klausurtagung zusammenfinden. Wir wollen uns einfach zusammensetzen. Wir haben viele Baustellen gesammelt und werden die da mal besprechen, durchsprechen, gucken, wie wir das angehen. Ausgeguckt hatten wir uns da jetzt das Unperfekthaus in Essen. Der Zwischenstand ist, ich wollte heute nach der Arbeit da anrufen, habe dann aber niemanden mehr erreicht. Muss das also morgen Mittag nochmal probieren oder morgen Vormittag, je nachdem. Aber die hatten mir Montag schon gesagt, ein Raum wäre frei. Ich hoffe, der ist dann immer noch frei. Der Punkt ist, wir können da nicht in dem Unperfekthaus-Hotel, was dabei ist, übernachten. Ich bräuchte also von euch die Aussage, ob ihr dort in Essen übernachten wollt oder nicht, weil dann würde ich gucken nach einem günstigen Hotel. Ich nicht. Ich voraussichtlich auch nicht. Ich habe ja schon gesagt, also ich würde möglicherweise da übernachten. Ja. Das Schöne wäre halt, wenn wir uns echt irgendwie darauf einigen, ob wir da jetzt Hotels buchen, ausgucken oder ob ich einfach gleich sage, nö, wir fahren alle nach Hause, wenn keiner da übernachten will. Also wäre es ja schön, verbindliche Aussagen zu treffen, wer da übernachten möchte. Sasa hat gesagt, sie möchte übernachten. Steffi hat gesagt, nein. Stimmt irgendwas mit deinem Mikro nicht? Oder mit meinen Kopfhörern? Du rauscht immer ganz furchtbar bei das mir. Das weiß ich nicht. Die Maya hat schon den Orkan im Wohnzimmer. Nee, rausche ich denn? Zeitweise, ja, so. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist mein Mikro zu nah am Mund oder so. Wohl eigentlich nicht. Jedenfalls wäre es ja schön, wenn wir darüber abstimmen oder reden, ob das alles so in eurem Sinne ist. Also, dass wir das da im Unperfekthaus machen, können wir eigentlich so festlegen, oder? Ja, das ja. Jetzt fragt sich halt dann nur wegen der Übernachtung. Sollen wir dann einfach sagen, der jeder, der eine Übernachtung haben will, sich bis Samstag bei dir meldet? Ich hatte ja in die Mail geschrieben, dass sich jeder, der übernachten möchte oder nicht, sich das bis heute verbindlich, also bis heute zur Sitzung verbindlich überlegen soll. Ja, ein bisschen Vorlauf braucht die Maya schon, sonst sind die Zimmer alle weg. Genau, also ich hatte heute geguckt, mal so testweise mit 6 Personen, das ginge noch. 9 wäre schon ganz schwierig geworden. Wieder da. Ja, dann buch für mich gerne. Für mich auch. 2, plus Sasa, 3, also mit mir 4. Der Rest möchte nicht. Nee, wie schon geschrieben in der Mail, no. Nein, danke. Gut. Wir können ja trotzdem eventuell, hoffentlich, wer Zeit hat, dann abends noch zusammensitzen und so. Aber das müssen wir ja jetzt nicht hier besprechen. Ja, sitzen schon, aber wie gesagt, übernachten ist nicht nötig. Gut, das ist gut. Dann weiß ich Bescheid. 4 Leute. Achso, Ali, aber der ist unterwegs. Und wir wissen, dann den werde ich nochmal anschreiben. Ruf den besser an. Okay, dann werde ich ihn morgen anrufen. Weiß ich Bescheid. Dann habe ich schon mal Eckdaten und ich gebe mir meine Mühe, das zu klären. Genau, und wie gesagt, ich wollte es halt nur noch mal gesagt haben für die ganzen Zuhörer, das soll keine intransparente Kackscheiße sein, sondern es geht darum, dass wir uns zusammensetzen und Baustellen angeben und arbeiten. Sonst noch irgendwelche Wortmeldungen dazu? Nö, okay. Dann haben wir als nächstes den Bericht vom Pollgift-Treffen. Jens. Ja, halte ich relativ kurz. Am letzten Wochenende war das Pollgift-Treffen in Osnabrück zusammen mit, zusammen kamen da leider nur 3 Landesverbände und der Bund. Es war nicht so einfach, die anderen Landesverbände zu mobilisieren. Anwesend war NRW, Niedersachsen, Bremen und Katascha für den Bund. Es war sehr produktiv, wir haben um sehr viele Sachen gesprochen, unter anderem auch Ideen, wie man sehr günstig erfolgreiche Aktionen im Wahlkampf machen kann. Der Flashmob ist so eine Art von Aktion, wie man sie machen kann, die relativ wenig kostet und viel Wirkung bringt. Wir haben gesprochen über das Selbstverständnis im Amt, wie die einzelnen Landesverbände organisiert sind und so weiter. Und eine Nachricht, die kam, ist, dass wir tatsächlich nicht drauf warten sollen, dass vom Bund Wahlkampfaktionen, Großaktionen geplant und gemacht werden, sondern einfach selber machen sollen und nicht dahin gucken, was aus dem Bufo kommt, sondern das halt selber machen. Und da sind wir ja gerade tatsächlich dabei und es wird auch weiter so laufen. Ansonsten war das sehr produktiv, muss ich sagen. Wir haben da sehr viel besprochen. Es gibt dazu auch noch ein schriftliches Protokoll und das Ganze wurde auch noch gestreamt. Eine Aufzeichnung gibt es leider nicht, aber das Protokoll. So viel zum Bericht. Gibt es da noch Fragen zu? Da sind Menschen im Sprechenraum. Schreibi, möchtest du etwas sagen? Ja, ich musste erst hier konfigurieren. Jens, die Sachen bei uns aus dem Protokoll einfach hier ins Protokoll kippen mit der Zusammenfassung, dann brauchen wir es nicht doppelt protokollieren. Ja, kannst ja einfach den Protokoll-Link reinhauen. Schon geschehen. Danke. Claudia, im Chat in dem Pad steht rechts der Link drin, ja, und dann kannst du es rüberkopieren. Habe ich schon rüberkopiert. Genau, dankeschön. Korax. Ich habe ja heute eine Mail aus Schleswig-Holstein auf die NRW-Liste geforwardet. Wahlkampfauftakt am 30.06. Da soll ein großes Ding da irgendwie starten oder was? Irgendwie wohl, keine Ahnung von wem geplant, aber nur mit, oder hauptsächlich nur mit Berlin, Frankfurt und München. Das kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Ja, es gibt tatsächlich diese vom Bund, das hat mir Katascha dann auch erzählt, diese vom Bufo gesteuerte Wahlkampfauftaktnummer, wo diese 3 Orte gewählt werden, damit das da gemacht wird. Das hat nichts mit unserem Wahlkampfauftakt zu tun. Der Bufo hat das da angesteuert und die Orte wurden gewählt, weil in Hessen und Bayern auch noch Landtagswahl ist. Und deswegen wurden die beiden Orte ausgewählt. Wir wurden dann nicht gefragt und wurden nur über den Stand informiert. Das war schon alles. Da steht aber auch eventuell über Teilabschnitte über eine Videokonferenz, zum Beispiel NRW, Schleswig-Holstein etc. Habe ich auch mit einem gewissen Maß an Überraschung wahrgenommen, ja. Also da war, also ist wieder Piratenproblem, da mangelt Kommunikation. Da weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht. Ja, das ist das übliche Bund-Ding. Also ich glaube, das ist eher, dass der Bund das da reinschmeißt und dann hofft, dass wir es tun. Und nicht generell Piratenproblem. Das ist ja auch übrigens auch noch eine Info. Es findet ja der Bundesparteitag im Januar in Bochum statt, wo es auch Diskussionen darüber es gab. Es ist kein Bundesparteitag. In Bochum im Januar? Die Aufstellungsversammlung. Okay. Danke für die Korrektur. Die Aufstellungsversammlung in Bochum, wo ja die weder die Bochumer noch der Landesvorstand vorher darüber informiert worden ist. Das scheint jetzt so üblich zu sein vom BUFO, weil die Bremer das vorher auch nicht wussten, dass bei ihnen was stattfindet. Die haben das 2 Wochen nach dem Beschluss irgendwie herausgefunden. Ich habe das bei Katascha angemahnt und gebeten, in Zukunft doch bitte vorher mit dem, ich sag mal, betroffenen Landesverband und dem Kreisverband, der da ist, Kontakt aufzunehmen oder vielleicht wieder zu dieser völlig altmodischen Sitte zurückzukehren, sowas auszuschreiben, damit sich Orte bewerben können. Ja, es gibt ja jetzt auch einen neuen Bundeswahlkampf-Dingsa-Beauftragten, ne, der den Matthias ablöst, irgendeinen Salomon-Dingensa. Ich hoffe, der hat mit euch Kontakt aufgenommen. Ja, Salomon ist zumindest mit der Wahlkampforga in Kontakt, ja. Also das heißt jetzt im Ernst, dass wir quasi vom Bund nicht nur keine Werbemittel mehr erwarten können, das habe ich ja schon lange abgeschrieben, das heißt, da kommt auch keine Koordination für bundesweite Aktionen? Nö. Das war die Aussage, die ich bekommen habe. Es ist zurzeit nichts an bundesweiten Aktionen geplant. Verdammt, das kostet die doch nichts. Die haben doch, ich weiß, dass die kein Geld haben. Ja, wie? Aber das Koordination kostet doch nichts. Es ist uns so mitgeteilt worden. Ich habe auch gesagt, gut, dann wissen wir, woran wir sind. Aber letzten Endes ist die SG-Presse ziemlich in den Seilen. Also da gibt's kaum noch jemanden. Und auch sonst gibt's da nicht viele, die auf Bundesebene was machen würden. Deswegen müssen wir das halt stemmen. Ja. Die Aussage von Salomon. Warte mal, Harald, können wir uns bitte kurz hier unterhalten? Das wäre sehr lieb. Das heißt, es ist nicht möglich, es sei denn wir als Landesverbände machen das untereinander, Dinge gleichzeitig zu tun, Jens, richtig? Also, ja, richtig. Also im Prinzip heißt es das, dass wenn Dinge gleichzeitig in allen Landesverbänden laufen sollen, müssen wir uns da selber drum kümmern. Gut, dann sollten wir ab jetzt so handeln. Ich war ja schon immer fest davon überzeugt, dass wir diese Bundesebene nicht brauchen, aber wenn sie selbst bankrott erklärt, bitteschön. Ich habe das jetzt absichtlich möglichst wertfrei weitergegeben, ne? Also ich weiß, aber für die Wertung in Richtung Bund bin ich ja da. Ja, und ich fügte auch gerne an, im letzten Jahr war es halt nicht anders. Also ich verstehe die Aussage schon. Im letzten Jahr hatten wir Landtagswahlkampf. Das wollte ich auch. Nein, ich meine generell sowas zu dem Bund angeht und so was und. Ja, herzlichen Glückwunsch. Noch eine Frage. Wie sieht das denn mit Themenflyern aus, Jens? Kommt da irgendeine Vorlage, die wir benutzen können, oder müssen wir das auch noch selber machen? Meines Wissens nach sind Themenflyer in Arbeit, ein paar sind schon fertig. Von ein paar weiß ich, dass die gerade von NRW-Arbeitskreisen bearbeitet werden. Ja, Tierschutz zum Beispiel. Ja, genau. Wir haben aber ein paar Wortmeldungen auch. Also eine Nachricht, ja, die ich gern damit auch, also mal ganz davon abgesehen, was ich aus dem Bund jetzt an Nachricht mitbringe, eine Nachricht an den ganzen Zuhörerraum und an alle, die da sind. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Das heißt, wir brauchen echt verdammt nochmal jeden einzelnen aktiven Piraten aus NRW, der mithilft und das Ding rockt. Sonst passiert gar nichts. Wir müssen das reißen. Punkt. Ja, was Harald da anspricht, im Mumble-Chat, es gibt schon Initiativen vom Bund, es sind einzelne Leute wie der Salomon oder hier der Bommel, der in den sozialen Medien viel macht, oder auch Danny PR02, die machen das, die suchen sich halt ihre Connections raus und machen dann über bundübergreifend Sachen, genauso wie jetzt Kata oder auch andere Leute, die in der Presse arbeiten, aber das ist halt sehr stark auf wenige begrenzt und die haben natürlich auch nur begrenzte Zeit dafür. Insofern, klar, müssen wir gucken, dass wir jetzt unsere kompletten Ressourcen aktivieren. Ich hatte Klaus noch gesehen. Ich wollte mich noch ganz kurz melden, und zwar zu dem Thema, ihr hattet dieses Pol-GEF-Treffen angeleiert, ja, bei euch in NRW. Nee, in Niedersachsen. Ja, oder in Niedersachsen ist ja egal. Jens, ist dir bekannt, es gab noch vor dem Abtritt von Johannes im Polgef-Team, mir hatte da auch schon versucht, die alle zu vernetzen, alle Polgefs aus allen Landesverbänden. Das ist auch gelaufen, das teilweise. Das ist natürlich ein bisschen eingeschlafen, da jetzt Alios das übernommen hat, im Grunde genommen diese innere Vernetzung innerhalb des Polgefs und nicht auf Katascha abgewälzt hat, das ist ein bisschen aufgeteilt worden, war in der letzten Polgef-Sitzung, hatten wir angeregt, das Ganze wieder auf zu beleben. Und da wäre schön, wenn ihr dann auch mal wieder auftauchen hättet, dass man das eventuell doch mehr belebt und dass zumindest die Polgefs da wieder zusammenarbeiten. Kann klappen, wenn uns der Termin mitgeteilt wird. Also, wenn ihr sagt, ihr habt eine Besprechung im Mumble, dann komme ich gerne dahin. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, dass es da Bestrebungen gibt. Ja, wie gesagt, das gab es schon. Da haben sogar schon mal zu Johannes seiner Zeit zwei Treffen stattgefunden. Ist jetzt durch die Wahl und durch das Einarbeiten ist das natürlich hinteruntergefallen. Aber das Polgef-Team als solches ist zu Großteilen zusammengeblieben. Wir haben immer dienstags 20 Uhr im Raum politischer Geschäftsführer auf Bundesebene Polgef-Sitzung. Und da wollen wir auch mal gucken, dass wir einen Termin finden, wo die anderen Polgefs, wo man die wieder alle zusammenholt. Teilt mir den Termin einfach mit. Ich werde da sein, wenn ich kann. Okay, nehme ich dich auf die Liste, weil ich koordiniere es ein bisschen. Dann nehme ich dich auf die Liste und dann wirst du darüber informiert. Gern. Danke ich euch und wünsche einen schönen Abend. Ciao. So, haben wir da noch was zu sagen? Hätte ich gerne, wenn ich darf. Bitte. Der Salomon schreibt sehr viel über die BTW-13-Liste und macht da zum Teil auch Druck wegen Battlecards und Flyern. Und wir haben in der AG Tellerrand Battlecards und Flyer auch längst fertig. Ich hoffe, das ist bei euch auch angekommen. Und ansonsten hat er gerade aufgerufen oder Bescheid gesagt, gemailt, dass am 30.06. allgemeiner Wahlkampfauftakt bundesweit ist. Da standen aber dann plötzlich nur drei Bundesländer drin, die da mitziehen. Also ich sage das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass Informationen nur tröpfchenweise über bestimmte Listen gehen, aber keineswegs direkt an Vorstände oder ähnliches. Okay, danke für die Info. Bitte. Kann ich direkt weitermachen? Ja. Ja, also diese Bundeswahlkampfskoordinatorenliste oder wie auch immer sie sich nennen sollten, ein paar aus dem Vorstand oder auch gerade aus dem Wahlkampfkoordinationsteam hier abonnieren, denke ich. Wir machen in der Migrations-AG zum Beispiel auch gerade die Flyer und haben uns damit beschäftigt. Es gibt eine Themenreihe vom Bund, da sind so 6, 7 oder so jetzt drin, die sich, die dann auch ein gemeinsames Layout haben. Ich habe mal die Links da reingepostet, das ist ganz oben der erste, da kann man sich angucken, wie das aussehen soll. Wenn man da in die Serie noch rein will, sollte man sich mit Salomon kurz schließen und dann auch sehr zeitnah was abliefern. Aber auf AK-Ebene oder so ist das jetzt, denke ich, nicht so das Thema. Also das ist dann wirklich die Bundesserie. Und was davon unabhängig gemacht wird, das ist dann halt freier in der Gestaltung. Und da kann man sich dann links funzen nicht, gucke ich gleich nochmal. Da kann man sich dann ja zum Beispiel an den P-Shop direkt wenden, um das unterzukriegen. Es gab wohl auch einen Style Guide. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo zu finden ist. Es wurden so ein paar Worte gesagt. Wer Interesse hat, kann mich ja gleich kurz anschreiben, aber der Salomon wäre der richtige Ansprechpartner. Okay, können wir da als Vorstand bitte mal beschließen, dass wir uns eine Übersicht geben lassen von all den Themenflyern, die es von der Bundesebene geben kann, weil wir müssen planen. Wir müssen gucken, was für Themenflyer kommen da, was ist sinnvoll, was wollen wir hier einsetzen. Am liebsten würde ich nochmal die Mitglieder fragen über eine kurze Survey, welche Flyer sie haben wollen und die Dinger dann bestellen. Da kommt nichts sonst vom Bund. Wir müssen zusehen, dass wir das Zeug jetzt kriegen. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so, und ich kann als Zusatzinfo dazu geben, dass die Kreativen schon Ideen sammeln und auch sich die Vorlagen besorgt haben. Also die stehen in den Startlöchern. Ich habe eben mit der Gaga telefoniert. Die Ines kümmert sich da ein bisschen mit drum und ich. Wir wollen die einzelnen AKs abfragen, gucken mit den Listenkandidaten zusammen, welche Themen wir da noch brauchen, wenn wir die Sachen vom Bund soweit zusammen haben, dass wir sehen, dass wir da noch Lücken füllen. Ja, insofern schnellstmöglichst jetzt durchgehen. Kurze Ergänzung, die werdet ihr euch wahrscheinlich eher zusammensuchen als anfragen müssen. Ich denke, einige AGs sind noch abseits der Bundesserie jetzt am Basteln, also Salomon für die Großen und sonst, wenn zu irgendeinem Thema da was fehlt, vielleicht direkt die AGs oder falls vorhanden Themenbeauftragten anfragen. Ja, das wollen wir sehr stark in Abstimmung mit den Listenkandidaten machen, damit die halt Futter haben. Und wenn dann noch was übrig ist, dann gucken wir mal. Aber in erster Linie müssen wir gucken, dass wir die Themen, die in NRW besonders stark sind und vom Bund halt nicht belegt werden, also wie zum Beispiel jetzt Drogenpolitik, da kommt glaube ich keiner, oder auch das Thema Korruption und solche Scherze. Also da müssen wir einfach gucken. Das müssen wir erstmal sammeln und dann sehen wir weiter. Bitte an dich, Paki, zieh das über die Wahlkampfkoordinatoren. Mache ich. Weil das soll unsere zentrale Informationssammlung dort sein. Ja, ich habe da auch noch nichts gemacht. Also das war jetzt nur ein informelles Gespräch mit Gaga, um zu fragen, wie weit sie da ist und ob sie da loslegen kann. Und ja, die steht halt in Startlöchern. Kann ich nochmal kurz zwischen darf mit deiner Wahlkampf-Mailingliste. Achtung, gibt's zwei. Die eine läuft über Bayern, da läuft im Augenblick das meiste drüber und das andere ist über der Bund.de. Ich setze die Links mal in den Chat. Es gibt ernsthaft zwei bundesweite Wahlkampf-Koordinierungs-Mailinglisten. Ernsthaft? Ja. Yep. Yep. Jens, es gibt nicht bloß zwei, es gibt sogar im Grunde genommen drei, wobei die eine völlig eingeschlafen ist. Super, echt großes Kino. Tja, wir leisten uns den Luxus von drei Listen, mindestens zwei. Komm, lass uns noch sieben aufmachen, weil zehn Listen machen doch auch zehnmal so viel Kommunikation. Ja. Nein, es gab nur eine vierte, auf die nur bestimmte Leute schreiben durfte, wo man bei einer bestimmten Person bitte sagen musste, dass man draufkommt. Also ich bin nur auf der, die du jetzt gerade geschrieben hast. Welcher gibt's denn da noch? Ach du lieber Himmel. Paki, kannst du die Links bitte einmal ins Protokoll packen? Mach ich. Die zweite, die Strategie, die klingt nach die von dem Sebastian, oder? Ja, das ist eine von deinen zwei vom Sebastian. Das ist die halboffene und dann gab es nur eine absolut geschlossene. Alter Verwalter. Wir wundern uns, dass wir nicht vorwärts kommen. Jo. Okay, warte. Paki, können wir dann gucken, dass wir in der nächsten Sitzung so eine kleine Übersicht für uns erstellt haben, damit wir das schon mal vorstellen können und dann zur Abstimmung reichen können? Ja, ich gucke, dass ich die Woche jetzt einen Termin mache mit den Koordinatoren und der Gaga zusammen und vielleicht noch ein, zwei anderen Leuten aus dem kreativen Team. Und dann sammeln wir mal alles zusammen und gucken, dass wir das am Donnerstag dann hier vorstellen. Ja, ich glaube, das ist nötig. Wer übernimmt es? Ich mach das. Okay, danke. Ich glaube, wir sind dann durch mit dem Thema, oder? Gut, wir haben da noch zwei Themen zwischen. Wir haben jetzt irgendwie da oben angefangen und weitergemacht und haben da noch Stand der Finanzen und Schirme und Tische dazwischen. Nein, das sind Sachen, die im Laufe der Sitzung besprochen wurden. Ich habe das nur, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, unter Sonstiges gepackt, weil ich es blöd finde, wenn das immer zwischen den Anträgen steht. Der Schreiber hat vorhin angekündigt, dass er noch irgendein Thema hatte, oder? Ja, und mal eine kurze Frage. Will irgendjemand einen Ö-Teil beantragen? Nur mal so zum Vorhorchen? Nö. Gut. Dann mache ich mal. Jetzt wird spannend. Also, bitte. Ich hole ein Stückchen weiter aus, wird jetzt ein bisschen komisch. Und zwar ist mir letztes Jahr in einem Gespräch irgendwann mitgeteilt worden, wenn man aus seinem Kreisverband austreten möchte, geht das nur zum Ende des Jahres. Das ist sehr schade, ich möchte das jetzt, weil der Kreisverband Bochum auf seiner letzten Sitzung am 12.06. beschlossen hat, dass der Kreisvorstand als Ordnungsmaßnahmen erstens den Piraten des Kreisverbandes aberkennen kann, ein Parteiamt zu bekleiden. Zweitens, einen Ausschluss eines Mitglieds von der Ausübung seiner Rechte bis zur Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichts beschließen kann. Und des Weiteren ist jeder Entzug von Schreibrechten oder Sonstiges im Forum und Mailinglisten ab sofort als Ordnungsmaßnahme zu werten. Nicht, dass ich glaube, dass der Kreisverband das mit mir tun würde, aber ich glaube, dass die Leute, die sowas beantragen, keine 20 Sekunden zögern, in die Lokalpresse zu kippen. Mitarbeiter von Landtags-PGF wird geprüft wegen Parteiausschlussverfahren. Ich möchte das gerne durch Austritt aus dem KV möglichst schnell umgehen. Wie mache ich das? Ist problematisch, weil der Wechsel tatsächlich nur zum Jahreswechsel erfolgen kann und weil das in der Satzungsfrist geschrieben ist. Es geht anders. Zieh um. Kann man nicht aus einem Kreisverband austreten? Und zwar sofortig? Ich wollte gerade sagen, er muss ja nicht in einen anderen Kreisverband wechseln. Er will ja nur nicht mehr dem Kreisverband Bochum zugehörig sein. Ja, wenn du vertust mich jetzt, oder der Wechsel horizontal, vertikal ist möglich, aber zum nächsten Kalender ja immer, oder? Ja, es ist aber erst Juni, das ist das Problem. Björn, du kannst jederzeit ins Portal gehen und kannst jederzeit eine andere Adresse eingeben. Wir kontrollieren dich nicht. Das heißt, es herrscht Vertrauen zwischen den Verwaltern und den Mitgliedern. Sobald du eine Adresse außerhalb Bochums eingibst, bist du raus. rausgeht, irgendwo reingeht, nur zum Jahresende. Großes Kino. Ich danke euch. Schön. Sonstiges. Ich habe eine nicht öffentliche Sache. Kann der Carsten bitte das bestätigen, was ich mal eben gerade im Mumble geschrieben habe, intransparent? Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Ach, scheiße. Ja, ich hab's gelesen. Okay. Gut, wären wir dann durch. Gibt es sonst noch Sachen? Video ist da. Bitte, was hast du zu sagen? Ab Samstag darf bei uns in Moers Wahlsichtwerbung betrieben werden, an bestimmten Stellen. Wann kommen die Plakate? Die anderen Parteien werden die Stellen zuhängen und dann haben wir für unsere Plakate keinen Platz mehr. Ja, wir kennen die Problematik. Ich habe gestern mit Kompler gesprochen. Kompler hat gesagt, 28. plus 3 Tage Karenz. Das ist die Aussage Kompler. Wir hängen also quasi an der Auslieferung des Bundes. Alles klar, eine Woche noch so ungefähr, ne? Ja, genau. Wir haben gesagt, Häng alte Wahlplakate vom Landtagswahlkampf auf und wechsel die dann, wenn die anderen da sind. Habe ich nicht. Ja, aber vom Landtagswahlkampf kannst du dir bestimmt von irgendjemand anders aus den Nachbarkreisen welche leihen dafür. Alles klar, der Carsten hat gesagt, noch eine Woche, das ist für mich okay. Danke. Okay, als nächstes war der Mike im Raum. Ja, ich wollte noch einen kurzen Zwischenbericht abliefern. Seit der letzten Vorstandssitzung haben sich die Helfer für die Gamescom ungefähr versechsfacht. Ich habe den Link zu den jeweiligen Orga-Pads nochmal in den Kanal gepostet, verbunden mit der dringenden Bitte an alle Piraten, in irgendeiner Form an dieser Großveranstaltung teilzunehmen, die mit einer 250.000 potenzieller Wähler unmittelbar vor der Bundestagswahl eine unserer größten und zielgruppengerecht wichtigsten Veranstaltungen sein dürfte. Wir brauchen da immer noch zahllose Helfer von überall, auch aus anderen Landesverbänden. Und deswegen bitte ich darum, das zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, ob ihr eventuell teilnehmen möchtet. Die Pad-Gruppe heißt gamescom.piratenpad.de. Alle Pads sind öffentlich und werden auf der Startseite angezeigt. Und ihr könnt euch da gerne jederzeit eintragen. Und wenn ihr Fragen habt, stehe ich immer zur Verfügung. Vielen Dank. Mike, kannst du mir den Link mal eben in den Chat packen? Das habe ich um 22.49 Uhr getan. Mike, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Wir hatten Dienstag bei uns in Mülheim deine Mail vor uns liegen und einige Leute von uns wollen auch gerne kommen. Da kam nur die Frage auf, oder die hatten sich gefragt, ob es möglich ist, dass sie als Truppe zusammen eine Schicht übernehmen können. Ja, sicher, das kann ich gerne einrichten. Gut, dann gebe ich das so weiter. Ich danke. Gerne schön. Ich wollte noch kurz eine Sache zur Adresssache von eben sagen. Selbstverständlich seid ihr alle gehalten, euren Wohnort als Wohnort anzugeben. Also wir fordern euch nicht auf, bei euren Mitgliedsdaten zu lügen und Falschangaben zu machen. Hust, hust. Nein, tun wir auch nicht. Ich habe nur gesagt, wir vertrauen unseren Mitgliedern. Ich wollte das nur noch mal klarstellen, das alles. Also nur damit rechtlich sich keiner erschreckt. Man ist tatsächlich verpflichtet, um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen, den Lebensmittelpunkt anzugeben. Nirgendwo in keinem deutschen Gesetzbuch steht, dass ich da Internet nicht eintragen darf. Danke. Neuland. Sehr schön. Genau. Ja. Ich glaube, die Claudia braucht das auch im Pad, oder? Den Link von der Gamescom. Kann das sein? Habe ich schon drin. Hast du schon. Schön. Wollte hier nur sicher gehen. Der Yoshi-Bär war als nächstes. Yoshi-Bär. Mal oben einmal klicken. Genau, mein Typ wurde ja noch verlangt. Ich habe nicht mehr so viel Zeit und wollte nach dem Themengebiet und nach der Zeit fragen. Und als kleine Anekdote schreibe ich, wir können ja den VKV Neuland gründen. Kein Problem. Yoshi, genau eine Frage, die ich habe. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du einen ganz fabulösen, großartigen, supidupi, funktionellen und fantastischen Kalender programmiert hast. Wie erreicht man den und würdest du uns den einrichten, dass wir den einmal ausprobieren und wenn er super funktioniert und man da prima Stammtische, Infostände und sonst was unkompliziert eintragen kann, dass wir den zur Verfügung bekommen? Ja, warte mal, kein Problem. Der Haki hat übrigens auch einen eigenen bekommen, der sollte jetzt erlaufen, wenn ich die Fehler alle raus habe. Ihr könnt unter wiki-kalender meine zurzeit 4 semantischen Kalender sehen. Ich kann euch gleich auch den Link geben. Es gibt 2 Kalender für die Berti. Einmal den Besetzungskalender. Dann gibt es einen Kalender für die Kandidaten. Die funktionieren, sind auch schon im Betrieb. Dann hatte der Paki angefragt, der hat auch einen eigenen Kalender gekriegt, der allerdings eine andere Programmierstruktur hat, aber auch funktionieren sollte. Und bauen alle auf diesen Coco-Kalender auf, der eigentlich allseits bekannt sein sollte. Cool. Gucke ich mir an. Danke für den Hinweis. Und danke für die Arbeit. Mach ja, ich gerne. Ich gebe euch den Link. Ja, warte. Erzähl. Auf dem Weg nochmal vielen Dank dir, dass du mir den eingerichtet hast. Ich habe da schon ein paar Sachen eingetragen. Ja, also wir können uns auch drüber unterhalten, wie man die teilweise zusammenführt, weil der Paki-Kalender ist als Universalkalender programmiert. Das heißt, es wird nicht mehr für jeden Kalender eine Datenstruktur aufgebaut, sondern die Datenstruktur genommen und nur den Kalendername wird geändert. Deswegen kann man auch viele Unterprozeduren universell programmieren. War jetzt so, die letzten Tage habe ich das gemacht. Genau, und jetzt gebe ich euch gleich den Link dafür. Super, super, vielen Dank. Wunderbar. Ihr habt auch, Entschuldigung, Maya, ihr habt da auch Projektpads. Da könnt ihr Wünsche, Hoffnungen und was auch immer eintragen. Sind alle offen und so weiter. Ihr könnt euch auch da von mir aus bei diesem Projektding anmelden. Kriegt auch die Freigabe, da sind die ganzen Projekte, die ich habe drin. Aktuell Wenzel. Sonst habe ich da nichts zu sagen. Also wie gesagt, es ist kein Problem, mal für ein Themengebiet einen Kalender zu bauen. Das dauert ein paar Tage, dann läuft der. Carsten, hast du Schreibreforms Nachricht im Mumble gesehen? Wegen Zugangsdatenverwaltungsportal? Lese ich gerade. Gut, Ebi hat auch noch was, oder? Jo, hatte er. Ganz kurz nochmal zurückgesprungen, Thema Gliederungswechsel. Explizit spreche ich jetzt den Christian an, weil der schon weit Bescheid weiß. Ich wollte mich da nochmal in Erinnerung bringen. Christian, weißt du noch, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, kümmere ich mich drum. Das wäre gut. Ist jetzt, glaube ich, schon dreiviertel Jahr alt. Björn, schick mir bitte nochmal deinen Nachnamen kurz per privater Nachricht an Chris. Ja, weitere Themen gibt's noch? Wortmeldungen? Schöne ist nämlich, mein Computer überhitzt gerade so ein bisschen irgendwie. Ich habe so ein bisschen, ja, ich hoffe, es klappt trotzdem noch. Ja, ich suche, will noch was durchsagen. Ich suche für den Samstag auf der Düsseldorf-Demo noch Leute, die die Demo streamen könnten mit dem Handy oder wie auch immer. Falls da jetzt hier jemand ist, der mir da seinen Account geben kann, dass ich den weitergeben kann. Also ich würde versuchen, zwischendurch mal zu streamen, aber nicht durchgehend. Ansonsten müsste ich dann nochmal in der AG-Technik nachfragen. Und selbstverständlich sei dies auch ein Aufruf an alle hier Anwesenden, am Samstag zur No-Prim-Demo zu kommen. Die beginnt um 13.37 Uhr ab dem Konrad-Adenauer-Platz in Düsseldorf. Das ist der Platz vor dem Hauptbahnhof. Wird enden vor dem amerikanischen Generalkonsulat. Ist ein relativ großes Bündnis und wir wollen wirklich so viele Piraten wie möglich auf der Straße haben. Kommt alle hin. Das ist einfach so scheiße wichtig, dass wir da was machen. Und wir brauchen euch da echt alle. Yep. Und wenn ihr die Kinder mitbringt. Ich werde da sein. So, noch Themen. Ansonsten will ich die Sitzung schließen. Ja, ist ein neuer Termin. Es stimmt, ein neuer Termin. Heute in einer Woche? Jupp. 20:30. Wundervoll. 27. Ist ja noch nicht nach Mitternacht, also stimmt das. Wir brauchen jetzt gemein. Entschuldigung. Was denn? Bin ich gemein, wenn ich euch dann viel Spaß wünsche? Nein, bist du nicht. Ach ja, schönen Urlaub, genau. Schreib eine Karte. Werde ich haben. Eine Karte an das Postfach, was dann bei Claudia ankommt, finde ich super. Ja, super. Ja. Dann schließe ich die Sitzung. Und zwar um 22.59 Uhr. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.